Die neuen Aufgaben im Schuljahr 58-59 machten es notwendig, Empfehlungen, Hinweis- und Übergangslehrpläne herauszugeben. Wir müssen aber den Genossen im Ministerium für Volksbildung die Aufgabe stellen, dafür zu sorgen, dass rasch eine feste Ordnung hergestellt wird. Das neue Lehrplanwerk muss am 01.09.59 eingeführt werden, nachdem es durch Kollektive von Wissenschaftlern, Lehrern und Praktikern erarbeitet wurde. Es muss eine gewisse Zeit erprobt werden und es muss für eine längere Zeitspanne Gültigkeit erhalten. Auf der Grundlage der neuen Lehrpläne sollen auch die Lehrbücher der 10-klassigen allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschule ausgearbeitet werden. Dies muss sehr sorgfältig und auf wissenschaftlicher Grundlage durch die kollektive Arbeit von Praktikern, Fachwissenschaftlern und Methodikern geschehen, damit wir wirklich neue Lehrbücher bekommen, die den Kindern lebendiges Wissen für die sozialistische Praxis vermitteln. Auch diese Lehrbücher müssen für die nächsten Jahre gelten. Es wird vorgeschlagen, im Ministerium für Volksbildung zur Beurteilung der Lehrpläne und Lehrbücher einen wissenschaftlichen Rat unter Leitung eines erfahrenen Wissenschaftlers zu bilden. Die Änderung des Inhalts und der Organisation der Schule bedeutet auch, dass die Ausstattung der Schulen mit Kabinetten und Lehrmitteln, besonders in den naturwissenschaftlichen Fächern, verbessert wird. Von den Schulen soll die Selbstanfertigung von Lehrmitteln im Werkunterricht und polytechnischen Unterricht sowie in den Arbeitsgemeinschaften der jungen Pioniere breit entwickelt werden. Ich möchte auch zur Methodik des Unterrichts Stellung nehmen, da dies gegenwärtig die schwächste Stelle in unserer Schule ist. Viele Lehrer erteilen einen gut durchdachten Unterricht, aber im Allgemeinen gilt doch noch der Spruch, wenn alles schläft und einer spricht, das nennt man dann den Unterricht. Im Allgemeinen kann man sagen, dass in unseren Schulen immer noch nach dem alten konservativen Schema unterrichtet wird. 5 Minuten Leistungskontrolle, daran schließen sich 25 bis 30 Minuten Stoffdarbietung an und anschließend findet eine kurze Wiederholung statt. Es gibt noch zu viel Kreidephysik und Kreidechemie und zu viel Schematisierung. Dieser Unterrichtsablauf ermüdet den Schüler und führt nicht selten zu Störungen der Disziplin. In Bezug auf die Unterrichtsmethodik gibt es seit Jahren grobe Vernachlässigungen. Und hier zeigt sich eben die Auswirkung der Position der Schirdewan-Gruppe, über die Genosse Ulbricht in seinem Referat gesprochen hat. Die Tatsache, dass die Schule dem Selbstlauf überlassen wurde, hat dazu geführt, dass in der inneren Organisation der Schule entscheidende Mängel entstanden sind. Das gilt für die Kontrolle der Lehrpläne, das gilt in Bezug auf die Vernachlässigung der Unterrichtsmethodik und das gilt auch für die Disziplin der Schule, für die Rolle des Lehrers in der Schule und für viele andere Probleme, von denen die Stetigkeit und Ordnung des Unterrichts abhängt. Niemand hat sich im Ministerium für Volksbildung und im DBZI, also im Deutschen Pädagogischen Zentralinstitut, mit Fragen der Unterrichtsmethodik beschäftigt. Und auch die methodischen Zeitschriften entwickeln nicht die Methodik der sozialistischen Schule, sondern eine Methodik, die zeitlos ist. Die methodische Ausbildung der Lehrer ist ebenfalls unzureichend. Wir halten es für richtig, an unseren Schulen eine Unterrichtsmethodik zu entwickeln, die Selbstständigkeit und Denken des Schülers dadurch fördert, dass er selbst am Unterricht aktiv beteiligt wird, besonders auch durch Übungen und Experimente. Der Vorschlag des pädagogischen Kabinetts im Berliner Stadtbezirk Prenzlauer Berg, polytechnische Olympiaden, also Leistungswettbewerbe der Schüler zu organisieren, bei denen die besten Arbeiten aus dem polytechnischen Unterricht, zum Beispiel Darstellungen im Berichtsheft, prämiert werden, ist ein Beispiel, wie das Interesse und selbstständige Denken des Schülers entwickelt werden können. Einige Bemerkungen zur Disziplin im Unterricht. Wir stellen immer wieder fest, dass Lehrer, die einen fachlich und methodisch guten Unterricht erteilen, auch eine gute Disziplin bei ihren Schülern haben. Auffällig ist auch die gute Disziplin der Schüler am Unterrichtstag in der Produktion, wo tatsächlich planvoll und systematisch gearbeitet wird. Man kann also behaupten, dass überall da, wo das Interesse der Schüler gewonnen, ihre Wissbegierde befriedigt und ihr Tätigkeitsdrang sich entfalten kann, sie sich diszipliniert verhalten. Man kann daraus ohne weiteres schließen, dass die Disziplin an unseren Schulen besser wird, wenn der Unterricht selbst fachlich und methodisch ein besseres Niveau erreicht. Auffällig ist auch die unterschiedliche Situation in den Land- und Stadtschulen. Während wir in den Landschulen kaum größere Disziplinschwierigkeiten feststellen können, kommen besonders aus den größeren Schulen der Städte immer wieder Klagen über die Disziplin. Wir halten es für notwendig, eine feste äußere Ordnung in den Schulen zu schaffen, die den Schülern ein diszipliniertes Verhalten ermöglicht und anerzieht. Gerade in den Fragen der Disziplin muss die Rolle der Kollektiverziehung stärker beachtet werden. An einer beträchtlichen Anzahl von Schulen sind gegenwärtig Ordnung und Disziplin unbefriedigend, sodass ein geregelter Unterrichtsablauf und die systematische Erziehung der Kinder nicht gewährleistet sind. Dafür gibt es Ursachen, die teilweise außerhalb der Schule liegen und in ungerechtfertigten Störungen des normalen Unterrichtsbetriebes durch Vertreter von Staatsorganen und Kreisleitungen bestehen. Es muss dafür gesorgt werden, dass kein Unterricht ausfällt, auch nicht durch Weiterbildungslehrgänge, Tagungen und Schulungen für Lehrer und Direktoren. Entscheidend ist die innere und äußere Ordnung an der Schule selbst. Da setzt die vorbildliche Tätigkeit des Lehrers, die Erweiterung seiner pädagogisch-methodischen Kenntnisse und die Erhöhung seines Könnens voraus. Um das zu erreichen, muss der Schuldirektor konsequente und gut durchdachte Forderungen an alle Lehrer richten und bei deren Erfüllung mit gutem Beispiel vorangehen. Dabei ist wichtig, dass er selbst einen vorbildlichen, sozialistisch erziehenden Unterricht erteilt und ständig an seiner politischen und pädagogischen Qualifizierung arbeitet. Er muss auch über ein bestimmtes Maß an organisatorischen Fähigkeiten verfügen, denn zur Schulordnung gehört vor allem die gut überlegte Organisierung des Schulablaufs. Der Stundenplan darf nicht ständig geändert werden. Es ist notwendig, auch durch einen regelmäßigen Ablauf des Schullebens Schüler und Lehrer zu festen Gewohnheiten zu erziehen. Eine wichtige Aufgabe bei der Leitung der Schule sind die Kontrolle der Erziehungs- und Bildungsarbeit der Lehrer durch den Direktor, die Hospitationen bei den Lehrern und die entsprechende Auswertung. So wird erreicht, dass sich jeder Lehrer auf seinen Unterricht stofflich und methodisch gründlich vorbereitet. Zur Entwicklung von Kritik und Selbstkritik und zur Verbesserung des Unterrichts trägt auch die gegenseitige und gemeinsame Hospitation der Lehrer und die Diskussion über die Unterrichtsstunden einzelner Lehrer bei. Dieses wichtige Mittel zur methodischen Qualifizierung der Lehrer wird gegenwärtig stark vernachlässigt. Besondere Hilfe muss der Direktor in der Schularbeit unerfahrenen Lehrern geben. Der Direktor hat die Aufgabe, alle Erzieher seiner Schule zu einem Kollektiv zusammenzuschließen, das in der Lage ist, den Anforderungen der sozialistischen Erziehung und Bildung gerecht zu werden. Dazu ist notwendig, den Direktor von überflüssiger Verwaltungsarbeit zu entlasten. Es ist nicht Sache des Direktors, zum Beispiel Brennmaterialien zu beschaffen oder Handwerker für Reparaturarbeiten zu besorgen. Auch muss gesichert sein, dass der Leiter der Schule mehrere Jahre an ein und derselben Schule tätig ist. Die notwendige einheitliche erzieherische Einwirkung auf die Schüler verlangt die Verstärkung der Rolle des Klassenleiters, der für die gesamte Erziehung und Bildung der Schüler seiner Klasse persönlich verantwortlich ist. Er muss dafür sorgen, dass alle in seiner Klasse unterrichtenden Lehrer einheitliche Forderungen an die Schüler richten. Die Lehrer sollen Hausaufgaben in vertretbarem Maße stellen. Es ist die Pflicht der Lehrer, die Anfertigung der Hausaufgaben anzuleiten und sie unbedingt nachzusehen. Es gibt auch Schüler, die den Unterricht ständig stören und sich den Lehrern gegenüber ungebührlich benehmen. Sie werden dadurch ermuntert, dass Lehrer mit Lob und Strafe als Erziehungsmittel ungenügend arbeiten. Wir halten es für notwendig, Strafen wie zum Beispiel Verwarnung der Schüler, öffentlicher Tadel, Vorladung der Schüler und Eltern vor den pädagogischen Rat, Verweigerung der Versetzung wegen fortgesetzten schlechten Betragens stärker anzuwenden und krasse Beispiele von Disziplinverstößen auch in der Presse zu veröffentlichen. Eine besondere Möglichkeit besteht auch in der Behandlung von Erziehungsfragen in den polytechnischen Beiräten und den Gewerkschafts- und Parteiversammlungen der Betriebe. Das Lehrerkollektiv muss zur Verbesserung der Disziplin sich eng auf das Elternhaus, den Pionierverband und die FDJ stützen können. Ich halte es für notwendig, diese Fragen vor dem Zentralkomitee anzuschneiden, weil einige Vorfälle, so der Krawall auf dem Weihnachtsmarkt in Halle, zeigen, dass besonders in oberen Klassen sich Gruppen von Schülern bilden, die sich zu Banden entwickeln und unter dem Einfluss westlicher Schund- und Schmutzliteratur ihr Unwesen treiben. Darunter sind auch Schüler aus Berufsschulen und junge Arbeiter. Eine wesentliche Ursache für das Rauditum liegt darin, dass diese Jugendlichen sich selbst überlassen sind und mit ihrer Freizeit nichts anzufangen wissen. Daher müssen Partei, Gewerkschaft, FDJ, die Nationale Front und andere gesellschaftliche Organisationen der Schule und den Eltern helfen, indem sie sich um die Freizeitgestaltung der Schüler kümmern und die Eltern und alle Erwachsenen auf ihre Verantwortung für die Erziehung der Kinder hinweisen. In den vorliegenden Thesen werden deshalb die Aufgaben der Elternbeiräte, der Pionierorganisation Ernst Thälmann und der FDJ für die sozialistische Erziehung der Kinder ausführlich behandelt. Die sozialistische Umgestaltung des Schulwesens stellt neue und höhere Anforderungen an unsere Lehrer. Sie bestehen darin, die Jugend im Geiste des Sozialismus zu bilden und zu erziehen und einen aktiven Beitrag in der Überzeugung der gesamten Bevölkerung für die großen Ideen des Sozialismus zu leisten. Wie werden unsere Lehrer gegenwärtig dieser Aufgabe gerecht? Tausende Lehrer gehen mit Begeisterung und Tatkraft in gemeinsamer Arbeit mit Eltern und Werktätigen der Betriebe an die Lösung der Aufgaben bei der sozialistischen Umgestaltung unseres Schulwesens. Sie schaffen hierbei hervorragende Beispiele der sozialistischen Erziehung unserer Jugend und haben bei der Einführung des polytechnischen Unterrichts große Initiative gezeigt. Sie stehen aktiv im gesellschaftlichen Leben unseres Volkes und genießen hohes Ansehen. Es gibt jedoch noch eine Anzahl Lehrer, die die Perspektiven der sozialistischen Entwicklung noch nicht erkannt haben und in alten Vorstellungen und Gewohnheiten befangen sind. Das hat seine Ursache vielfach in der kleinbürgerlichen Vergangenheit solcher Lehrer, in ihrer früheren Bildungsgang, in familiären Beziehungen und nicht zuletzt in ideologischen Einflüssen aus dem Westen. Das hindert sie daran, mit all ihren Kräften an der sozialistischen Erziehung und Bildung unserer Jugend mitzuarbeiten. Oftmals betrachten solche Lehrer die großen Aufgaben, die der Aufbau des Sozialismus stellt, die aus der gesetzmäßigen Umgestaltung der Schule und der Einführung des polytechnischen Unterrichts erwachsen, als Unruhe und unnötige Belastung in ihrer Lehrertätigkeit. Andere wiederum sind der Meinung, das Tempo unserer Entwicklung sei zu schnell oder die sozialistische Umgestaltung des Schulwesens sei gegenwärtig nicht notwendig. Diese Widersprüche im Leben und Schaffen des einzelnen Lehrers müssen gelöst werden, um zu sichern, dass er Menschen erzieht, die den Anforderungen des Lebens in der sozialistischen Gesellschaft gerecht werden. Das wird dem Lehrer nur möglich sein, wenn er die Fesseln bürgerlich begrenzten Denkens abstreift. Und dabei müssen ihm die Partei- und Staatsorgane sowie die gesellschaftlichen Organisationen große Hilfe und Unterstützung geben. Die teilweise bei manchen Partei- und Wirtschaftsfunktionären noch vorhandene Arbeitsmethode nach dem Motto »Wir werden schon über die Runden kommen« oder das werden wir schon über die Bühne bringen, oder das werden wir schon schaukeln, muss durch eine bessere Kontrolle der Arbeit durch die Parteiorganisation schnellstens überwunden werden. Denn mit dieser Einstellung werden die Fragen und Aufgaben nicht prinzipiell und grundsätzlich geklärt und gelöst, sodass in der gleichen Angelegenheit, und das kann man an sehr vielen Beispielen beweisen, immer wieder Beschlüsse im Politbüro, der Regierung, der staatlichen Plankommission und anderen Organen gefasst werden müssen. Das hat zur Folge, dass sich die Leitungen ständig mit unerträglich viel Papier, das ist eine zusätzliche Seite dessen, was gestern schon über das Papierkapitel diskutiert wurde, herumschlagen müssen, anstatt genügend Zeit für das Durchdenken der nächsten Schritte und Maßnahmen zu haben und den Grad der operativen Leitungstätigkeit wesentlich zu erhöhen. Abgesehen von der durch diese Arbeitsweise verursachten unvertretbar hohen Belastung der leidenden Genossen. Wir können feststellen, dass sich auch entsprechend den Forderungen des 5. Parteitages die Planung verbessert hat, was deutlich bei der Ausarbeitung des Volkswirtschafts- und Staatshaushaltsplans 1958 sichtbar wurde. Auf dem Gebiet der Leitung der Wirtschaft in allen Ebenen kann man diesen Schritt nach vorn noch nicht generell feststellen. Genosse Walter Ulbricht hat in seinem Referat hingewiesen auf die Notwendigkeit der Ausarbeitung der Ökonomiken der Industriezweige. Genossen, ich muss das noch einmal besonders unterstreichen. Ohne diese wissenschaftlichen Analysen, ohne diese wissenschaftlichen Ausarbeitungen lösen wir die Aufgaben der Zukunft nicht. Ein Beispiel dazu. Das Politbüro hat sich im Jahre 1958 mehrmals mit den Fragen der Kohle beschäftigt. Genossen, ich möchte sagen, das, was sich 58 in der Kohle abgespielt hat, ist ein Drama und zurückzuführen auf wenig Gründlichkeit. auf Unwissenschaftlichkeit, auf, ich möchte sagen, fast keine Klärung grundsätzlicher Probleme. Entwässerungsfragen sind nicht klar, technologische Verfahren sind nicht klar. Wir stecken Millionen rein, kaufen jedes Jahr neue Großgeräte, tausende Tonnen von Material gehen hinein. Guckt euch an, Auslastung von 20-50%. So können wir doch nicht wirtschaften. Wir haben riesige Institute, das BKB Kohle in Berlin, mit einer Menge von Wissenschaftlern und so weiter und so fort. Seit Jahren wurde beschlossen, und ich glaube, Genosse Ulbricht hat darauf gedrängt gehabt, dass man also mehr an die Basis kommt, damit man sieht, wie man dort verändert. Das ist heute noch in Berlin. Und zum Zweiten, für jeden Tagebau, für jeden örtlichen Tagebau, muss man doch die Entwässerungsfragen mindestens ein Jahr vorher geklärt haben. Wir haben in allen drei Bezirken, in Halle, in Leipzig und in Cottbus, Parteikonferenzen durchgeführt, auf Beschluss des Politbüros im Jahre 58. Aber warum denn Mobilisierung erst im zweiten Halbjahr mit Überstunden, mit viel Geld, mit allem drum und dran? Die Kumpels in der Kohle sind nicht schlechter wie woanders. Aber wenn die Grundfragen nicht geklärt sind, wenn man nicht ausarbeitet, wie sich der Industriezweig entwickeln soll, wenn man nur auf der einen Seite die Technik hochtreibt und auf der anderen Seite nichts macht, dann macht man doch in sich Disproportionen. Und insgesamt kommt man deswegen nicht besser vorwärts. Nur man hat mehr Geld reingesteckt. Wir sind der Meinung, bitte? In Berlin gibt es also eine Abteilung in der staatlichen Planungskommission, es gibt zentrale Büros und so weiter. Man muss die Fragen tiefgründig anfassen. Deswegen sind wir der Meinung, dass wir unbedingt die Ökonomiken der Industriezweige brauchen. Du sagst, da gibt es Namen dafür. Ich bin der Meinung, dass in der Kohle die ganzen Fragen also des Managertums sehr weit verbreitet sind. Der Genosse Sens hat gestern dazu gesprochen. Man hat gedrückt und gedrückt und gedrückt, es geht bis zu einem gewissen Grad, aber wenn du nicht mal ausarbeitest, wie das werden soll, und stellst also die Großgeräte auf, du kennst doch selber aus deinem Bezirk, auf lehmigen Grund, nicht wahr, dann wirst du wissen, wann das Ding wegrutscht. Aber das kann man doch nicht alles den Arbeitern in die Schuhe schieben, das muss man doch mal prinzipiell und grundsätzlich, wir reden von Wissenschaftlichkeit. Man muss sich auch mal klären, wo der Begriff Wissenschaft anfängt, wo er aufhört. Wenn der Arbeiter einen Verbesserungsvorschlag macht und wenn in der Kohle also ein Gerät entwickelt zum Gleisrücken, dann ist das eine wissenschaftliche Arbeit. Wissenschaft ist doch nicht nur Atomenergie und Kernphysik und was weiß ich alles. Wissenschaft ist auch die unmittelbare Tätigkeit zur Verbesserung der Arbeit in der Produktion. Ja? Wir haben einen langen Kampf geführt, bei uns war es ja auch nicht klar. Ist die Technologie Wissenschaft? Nur heute sind die Fragen geklärt, einverstanden. Selbstverständlich ist die Technologie eine Wissenschaft. Ja gut, du hast in deiner Schule auch Dinge heute erst geklärt, die bei Marx längst klar waren. Liebe Genossen, ich möchte zum Abschluss kommen. Ich möchte in dem Zusammenhang mit dem Problem der Gründlichkeit, Genosse Ulbricht sagte unlängst im Politbüro Folgendes. Es geht doch nicht jetzt schlechthin um Kritik und Selbstkritik. Es geht doch darum, dass wir ständig und auf allen Gebieten aufzeigen, wie schneller herankommt man die Lösung. Und es geht darum, dass wir ohne zusätzliche Schwierigkeiten, die wir uns auf allen Gebieten ständig organisieren, schneller unsere Aufgaben lösen. Ohne zusätzliche Schwierigkeiten. Und gestattet mir hier noch ein Wort, besonders gerichtet an die Wirtschaftsfunktionäre. Man muss nicht bei jeder geringsten Kritik sofort beleidigt sein und resignieren. Das gehört auch dazu, dass also zum Beispiel die Partei bei bestimmten Fragen also in die Offensive geht und sagt, lieber Freund, leg die Ohren an, hier muss es besser werden. Das ist doch, da braucht man doch nicht gleich also 4 Wochen nicht zu sprechen miteinander oder was weiß ich. Wir haben doch eine Riesenaufgabe vor uns und sehr komplizierte Probleme, wo nur die Gemeinschaft in der Lage ist, die Dinge zu lösen. So, und da sagen wir uns die Meinung und hinterher vertragen wir uns wieder und machen weiter. Das geht doch alles in Ordnung, nur ich möchte sagen, dass es hier einige Dinge gibt, die nicht ganz so richtig verstanden werden, aber auf Russisch heißt es Paschiom Ovidem. Wir leben und werden sehen, das kommt schon hin. Zweifellos wird dieses Plenum als ein gewisser Markstein in der Richtung der Zuwendung nicht nur der Genossen, die studieren oder auf wissenschaftlichem Gebiet arbeiten, zur Praxis bedeuten, sondern im Allgemeinen. Und zweifellos wird es einen weiteren Aufschwung, eine weitere Verbesserung der Arbeit durch die wertvollen Hinweise im Referat des Genossen Walter Ulbricht und im Verlauf der Diskussion gemacht wurden, geben. Aber dabei taucht die Frage auf. Auf welche Weise werden die praktischen Erfahrungen, denn das ist ja mit Sinn der Teilnahme an der praktischen Arbeit, zum Teil der physischen Arbeit, dass wir auswerten, dass wir anwenden, dass wir neue Anregungen in der engen Zusammenarbeit mit den Arbeitern, mit den Werktätigen bekommen. Aber dazu, um das auswerten zu können, bedarf es einer bestimmten Zeit. Um die Dinge durchdenken zu können, bedarf es des Studiums, des gründlichen Studiums, auch das ist gefordert worden, der Beschlüsse der Parteien der Klassiker. Und wenn wir mit den Genossen diskutieren, warum kommen wir nicht schneller voran? Zum Beispiel konkret, warum lesen Sie die Zeitschrift nicht? Was soll ich denn noch alles lesen? Das ist ein Problem, Genossen. Aber ich habe den Eindruck, dass wir manches Mal dieses Lesen und das Studium der Beschlüsse und auch der Klassiker, der Werke der Klassiker, das Durchdenken unserer Erfahrungen, dass wir das so auf den Feierabend schieben. Und manchmal ist der Feierabend des Kommunisten, der fängt aber ja, sehr spät an, manchmal nach Mitternacht. Ich bin der Meinung, Genossen, dass wir uns darüber Gedanken machen sollen, doch, dass dieses Studium, dass diese Arbeit des Durchdenkens, dass sie Bestandteil unserer Arbeit ist. Dass wir so unsere Arbeit einteilen, manches von der Geschäftigkeit abstreißen, um die Möglichkeit zu haben, dieses Studium, dieses Durchdenken wirklich zu fordern von jedem einzelnen Genossen. Denn darin, Genossen, wird sich auch zeigen, die sozialistische Veränderung des Denkweisens nicht nur der Genossen, der Masse der Mitglieder, zunächst angefangen bei den Funktionären, sondern auch Teile Genossen der Arbeiter selbst. Und in dieser Weise, glaube ich, werden wir erreichen können, dass die Aufgaben, die vor uns stehen, auch wirklich gelöst werden mit aller Kraft, mit aller Energie. Und gerade, dass man dieses Mittelglied, sagen wir mal die Gesellen, oder wie man bei der Armee sagen würde, die Kompanieführer genommen hat, die Assistenten, um sie so zu erziehen, das halte ich in erster Linie für außerordentlich wichtig. Und das ist natürlich auch eine sehr große Sache, die ohne die Hilfe des Genossen Hager selbstverständlich nicht hätte so gemacht werden können. Das ist ein Weg, den man verallgemeinern sollte. Man sollte diese Assistentenkurse für 14 Tage während der Ferien vor Abschluss Anfang eines neuen Semesters internatsweise unter allen Umständen an allen Universitäten durchführen. Damit bekommt man den Weg zu den Professoren und man bekommt fortschrittliche und gute Assistenten. Das Leben an einer solchen Hochschule ist natürlich auch in Verbindung mit der Republikflucht mancher Professoren oder Assistenten interessant. Kürzlich fand ein Gespräch statt mit einem Handwerksmeister über die Probleme der Republikflucht. Und da kamen ganz interessante Meinungen heraus. Und etwas ist daran. In der bürgerlichen Gesellschaft gibt es eine bestimmte Art ererbter Achtung oder durch Examen und Titel erworbener Achtung. Diese Achtung besteht ein für alle Mal fürs ganze Leben. Herr Professor ist Herr Professor, Herr Meister ist Herr Meister, Herr Assistent ist Herr Assistent, Herr Doktor ist Herr Doktor, Herr Apotheker ist Herr Apotheker. Das ist eine... Wie bitte? Und Herr Graf ist Herr Graf. Das ist eine bestehende, in der bürgerlichen Hierarchie nicht antastbare Achtung. Der Mann braucht sein ganzes Leben nichts mehr hinzuzulernen. Er bleibt statisch in seiner Entwicklung und trotzdem wird er von der Gesellschaft auf einer bestimmten gesellschaftlichen Höhe geachtet. Bei uns ist das umgekehrt. Wenn du heute etwas bist, musst du dich morgen erweisen, ob du es noch wert bist, dass du das bist. Bei uns ist es so, kannst du heute etwas, musst du morgen zeigen, was du mehr gelernt hast. Der Aufbau einer neuen Gesellschaft des Sozialismus erfordert die immer neue Bewährung des Menschen. Es gibt keine statische Ruhe auf einem Nationalpreis oder einem Titel oder auf einer Funktion. Das ist etwas völlig Neues gegen alle bürgerlichen und kleinbürgerlichen, staatlichen, familien-, gesellschaftlichen Traditionen. Sehr viele Menschen sind dem nicht gewachsen. Sie finden es als Eingriff in ihr Privatleben, dass man sie nicht achtet als das, was sie nun einmal sind, sondern von ihnen wünscht, dass sie dazu lernen. Eine sozialistische Soziologie. Ich möchte das nur anregen, weil wir bisher noch auf keiner Plenartagung und auch nicht so viel, ich weiß, auf wissenschaftlichen Tagungen gründlich über das Problem, warum wir keine Soziologie haben, gesprochen haben. Die Aufgaben, die von diesem Plenum ausgehen, sind noch etwas mehr. Das, was an neuem Arbeitsstil aus dem Referat des Genossen Ulbricht in einer so plastischen Weise, solcher Entdeckerweise, solch einer neuartigen Weise auf mich und sicher nicht nur auf mich wirkte, das ist geradezu fast umwälzend, was den Stil unserer Arbeit vor einigen Jahren angeht. Diese Konkretheit, dieses ständige Verbinden der Theorie mit der Praxis, dieses Ableiten der Theorie aus dem praktischen Beispiel, diese ständige Verallgemeinerung des guten praktischen Beispieles, dieser Aufruf zur Verminderung des Papierkrieges, dieser Aufruf dazu, gebe praktische Hinweise, wenn wir von dir voraussetzen können, dass du prinzipiell richtig liegst. So muss nicht jeder Mensch wieder beweisen, dass er mit der prinzipiellen Hauptlinie einverstanden ist. Man setzt es bei ihm voraus. Und er kann übergehen. Wie wendet man es an? Wie baut man den Sozialismus auf? Dieses Abgehen vom Deklarativen, das wir doch sehr weitgehend geübt haben, ich glaube, das wird eine große Erziehung sein, an die praktischen Aufgaben so heranzugehen, dass manche Deklaration, die wir anstelle Lösung von praktischen Aufgaben an einer ganzen Reihe Stellen unserer Republik doch gehabt haben, dass die immer mehr verschwindet und eine allgemeine kollektive Forderung kommt, sei praktisch. Ich glaube, das geht weitgehend aus dem Referat des Genossen Ulbricht hervor. Zwar wird es sehr schwer werden. Es ist sehr komisch. Immer denkt man, ach, jetzt hat man etwas Großartiges erreicht. Jetzt ist man aber einen Schritt weitergekommen. Jetzt kann man mal verpusten. Aber davon kann gar keine Rede sein. Infolgedessen muss man darauf achten, dass man immer das hat, was man bei den Boxern die zweite Luft nennt. Sonst kann man sehr kurzatmig werden bei der riesigen Fülle und Schwierigkeit der vor uns stehenden Aufgaben. Auch das ist eine Erziehung. Das ist auch ein Training. Und es gibt ein solches Training zum Nicht-Müde-Werden. Es gibt ein Training zum Nicht-Knieweich-Werden. Es gibt ein Training zum Keine-Weiche-Birne-Bekommen. Es gibt... Jawohl, das gibt es. Es gibt ein solches Training, das heißt nämlich, so weit wie möglich nicht engstirnig sein, sich so weit wie möglich das Interesse offen halten für alle Gebiete unseres Lebens. Ich bin überzeugt davon, dass die Aufgabe, die der Einzelne zu lösen hat, dann ausgezeichnet weitergeht, wenn er Kritik versteht, wenn er Kritik verträgt, wenn er sich gerne einlässt auf die Diskussionen über das Wesentliche und wenn er das wird, was zur Lösung der Aufgaben unbedingt notwendig ist, ein kollektiv fühlender und ein kollektiv handelnder sozialistischer Mensch. Also Genossen, wir sind also bei der Abstimmung angelangt. Erstens, Bestätigung des Referats über die Durchführung der Beschlüsse des 5. Parteitags. Erhebt sich Widerspruch? Oder soll ich positiv abstimmen? Nein. Nicht so. Erhebt sich Widerspruch? Keiner. Einstimmigkeit. Weiter. Zum Referat gibt es Materialien. Die haben die Genossen. Nein, Moment. Hilfe für die Entwicklung der LBG. Das ist aus meinem Referat. Das sind die 6 Punkte, wo gesagt wird, wie den LBG geholfen werden soll. Die Genossen kennen sich den Sinn. Soll ich das nochmal vorlesen? Also, Einwendungen dagegen gibt es nicht. B. Teilnahme der Mitarbeiter des Partei- und Staatsapparats an der körperlichen Arbeit. Das sind die 3 Punkte. Haben die Genossen schriftlich noch bekommen? Nicht? Moment. In meinem Referat ist das gewesen. Ein Moment. Nur besonders ausgezogen. Aha, entschuldigt. Also es gibt keine Einwendung. Ist so beschlossen. Weiter. Seminare für leitende Parteifunktionäre. Das ist das, was ich im Referat und im Schlusswort gesagt habe, ja? Mit Sonderschulung. Gibt es keine Einwendung. Nächster Punkt. Bestätigung des Referats des Genossen Hager. Die Weiterentwicklung des Schulwesens, insbesondere des politischen Unterrichts. Bestätigen wir das Referat des Genossen Hager. Einwendung gibt es keine. Ist beschlossen. Weiter. Der Thesenentwurf zur Diskussion über die Weiterentwicklung der sozialistischen Schule und ihre Aufgaben beim Aufbau des Sozialismus in DDR. Dazu, einen Moment. Dazu gibt es den Vorschlag, eine Redaktionskommission einzusetzen. Redaktionskommission soll nochmal überarbeiten. Genossen sagen, man soll sogar noch kürzen. Sollen die Genossen das versuchen? Redaktionskommission wird vorgeschlagen. Vorsitzender Genosse Hager. Mitglieder. Genosse Neugebauer. Länger. Robert Lehmann. Marco Tunniger. Erla Eva. Werner Lorenz. Staatssekretär, Ministerium. Wollt ihr von den Lehrern nicht noch 2 reinnehmen? Wieso denn? Ach so, die haben alle Unterricht, ja? Unter den hier anwesenden Lehrern, sind das alle Lehrer, die Unterricht haben? Oder gibt es welche, die als Instituten sind? Die man also 2-3 Tage freistellen kann. Wie? Also es wird vorgeschlagen, noch 2 Lehrer, die nicht am täglichen Unterricht beteiligt sind, sondern in Instituten arbeiten, dass sie noch in die Kommission gehen und an der Schlussredaktion teilnehmen. Genosse Hager, wähle die Genossen aus. Gibt es noch andere Vorschläge zur Redaktionskommission? Bitte? War der mit bei der Ausarbeitung? Also, Vorsitzender der Lehrergewerkschaft. Nehmen wir mit dazu. Weiter. Jetzt gibt es einen Plan zum Aufbau der allgemeinbildenden polytechnischen 10-klassischen Oberschule in der DDR. Vorlage haben die Genossen bekommen. Genosse Hager, wir bestätigen das. Oder übergeben wir das auch der Redaktionskommission? Nicht nötig. Gibt es von den Genossen solche Änderungsvorschläge, die man hier also noch beachten müsste? Also das ist nicht der Fall, dann bestätigen wir diesen Plan, der den Genossen vorliegt. Plan zur Aufbau der allgemeinbildenden polytechnischen 10-klassischen Oberschule. Keine Einwendung. Weiter. Beschluss über die Verbesserung der Gehälter der Lehrer. Der Beschluss ist den Genossen übergeben worden. Gibt es Einwendung dagegen? Nicht der Fall. Bitte? Wir verstehen, was wir mit dem Meinungsstand von der 2-jährigen Anwartschaftung von der Pension erworben haben. Also, erstmal so. Ja, Genosse fragt, warum 2-jährige Anwartschaft für Pension? Tätigkeit. Für 2 Jahre muss man ausprobieren, vielleicht. Es gibt welche, die also vom Seminar kommen, die dann gar nicht Lehrer bleiben, weil es nicht ausreicht. Also 2 Jahre ist schon das Minimum. Also Genossen, Vorlage über die Verbesserung der Gehälter wird bestätigt. Nächster Punkt. Beschluss des Zentralkomitees über die Berichterstattung und die Neuwahl aller Leitungen der Grundorganisation. Gibt es Bemerkungen dazu? Also Schlussredaktion, Genosse Neumann. Gibt es Einwendung gegen die Vorlage? Ist so beschlossen. Weiter. Anerkennung der durchgehenden Mitgliedschaft bei Parteimitgliedern, die vor 33 einer parteifeindlichen Gruppierung angehört hatten. Gibt es Bemerkungen dazu? Das ist nicht der Fall, ist so beschlossen. Der Beschluss des Politbüros über den Kampf um die Aufdeckung Verlustzeiten bedarf nicht der Bestätigung des Zentralkomitees. Also wenn Genossen Bemerkungen gehabt hätten, hätten sie in der Diskussion gemacht. Darüber brauchen wir nicht abzustimmen. Entwurf des Gesetzes über die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und der Musterstatuten für landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften. Dieser Gesetzentwurf wird übergeben der Regierung dieser Entwurf wird vom Beirat für landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften beim Ministerrat veröffentlicht und zur öffentlichen Diskussion gestellt. Einverstanden. Weiter. Grundsätze für die Weiterarbeit bei der Bildung halbstaatlicher Betriebe. Das war den Genossen gegeben worden zur Information, damit sie hier ihre Meinung sagen können. Politbüro hat beschlossen, diesen Entwurf zu übergeben dem Präsidium der Nationalen Front, weil das die Blockparteien mitbetrifft. Im Präsidium Nationaler Front soll das durchgearbeitet werden und dann geht es an die Regierung. Keine Einwendung. Weiter. Richtlinien für die Weiterarbeit bei der Bildung der Produktionsgenossenschaften des Handwerks. Dasselbe wird gegeben an Präsidium Nationaler Front, mit Blockparteien beraten und geht dann an die Regierung. Nein, Moment, geht dann nicht an die Regierung, sondern dann wird zuerst Konferenzen der Handwerker der Industriezweige in Bezirken und dann eine zentrale Handwerkerkonferenz gemacht und dann wird erst die Regierung diese Vorlage bestätigen. Also wie bei den Produktionsgenossenschaften. Gibt es Einwendungen? Nicht der Fall. Auch beschlossen. Thesen über den Abschluss von Verträgen des staatlichen Produktionsmittelgroßhandels mit privaten Handelsbetrieben über den Handel mit Waren des Produktionsbedarfs auf Provisionsbasis. Das ist nur zur Kenntnis gegeben worden. Brauchen wir nicht abzustimmen. Genossen, habe ich irgendwas noch vergessen? Oder haben Genossen noch Fragen? Ja, ich habe noch was, entschuldigen. Geht um Folgendes. Ich habe hier eine Vorlage an das Politbüro darüber, dass also Offiziere der Nationalen Volksarmee jedes Jahr eine bestimmte Zeit Dienst in der Truppe durchführen. Im Referat habe ich dazu gesprochen. Wir haben nicht gehört, dass es prinzipielle Einwendungen gibt. Unsere Absicht besteht, diese Fragen im Politbüro zu beraten. Und dann soll das Ministerium für Verteidigung die Einzelmaßnahmen selber anordnen. Also wir fassen nur den prinzipiellen Beschluss, So wie ich das gestern begründet habe, ja? Vorgestern. Waren alle Genossen damit einverstanden? Keine Einwendung. Gut, wird sich Politbüro oder wird die Sicherheitskommission wird das jetzt diese Woche machen. Nächste Bemerkung. Genosse Ferner, deine große Vorlage über die Änderung im Sportkomm morgens Politbüro übermorgen. Gut, Genosse Ferner hat hier also den Beweis erbringen wollen, dass man eine Vorlage, die 38 Seiten hat, auf eine Schreibmaschinenseite. Nein, da fehlt noch eine halbe Seite. Die muss ich ergänzen. Die andere halbe Seite muss ich noch da ergänzen. Da. Fehlt noch eine halbe Seite. Also die Frage wird im Politbüro erledigt. Ja. Meine verehrten Freunde, ich habe mich als Sprecher der Wissenschaftler seiner Zeit feierlich verpflichtet, die Wahrheit und nur die Wahrheit zu sagen. Und deshalb ist es notwendig, ein Wort zu sagen über das, was immer als Weltstand bezeichnet wird. Und mein guter Freund Erich Apel ist auch in seinem Vortrag über dieses Problem nicht ohne einige Stolpern weggekommen. Er hat unter anderem gesagt, es gibt als Maßstab für unsere Produktion nur den Weltstand. Alle Maßstäbe aller anderen sind selbst erfunden. Nun, meine lieben Freunde, es gibt ja, Gott behüte, auch gute Erfindungen. Und ich möchte sagen, es ist umgekehrt. Das, was wir als Weltstand bezeichnen, das ist eine nützliche Erfindung. Der Weltstand ist nämlich nicht der natürliche Maßstab. Oder wir sind keine Materialisten. Solange wir Materialisten sind, gibt es nur einen einzigen naturgegebenen Maßstab für den Wert unserer Produktion. Nämlich wie eng er angenähert ist an unsere naturwissenschaftliche Erkenntnis. Das ist nicht in jedem Schritt, in jedem Augenblick möglich. Infolgedessen müssen wir einen taktischen anderen Maßstab setzen. Den müssen wir erfinden. Und dieser Maßstab ist das, was man landläufig als Weltmaßstab bezeichnet. Nämlich das, was wir in der Umgebung sehen. Zum Beispiel in der Sowjetunion, zum Beispiel auch im kapitalistischen Auslande. Aber es kann natürlich nicht das Ziel unserer Entwicklung sein. Als Nahziel unbedingt und dreimal unterstrichen. Aber zum Beispiel, es ist gesagt worden, wir müssen kühn vorwärts schreiten. Wir dürfen uns nicht scheuen, unser Stock weit zu werfen. Wir sollen auch selbst Maßstäbe setzen. Nun, wenn wir selbst Maßstäbe setzen, sind wir ja schon über den Weltstandard hinaus. Das bedeutet, wir haben ja selbst schon einen anderen Maßstab anerkannt. Und ich möchte darauf hinweisen, dass wir unserer Jugend immer klar machen müssen, dass sie nicht vor Bewunderung in die Knie gehen dürfen vor dem, was uns als Weltstand umgibt. Der ist von vielen Zufälligkeiten abhängig. Niemals zufällig ist die Anpassung an unsere tatsächlich erreichte durch Messung und experimentellen Beweis und theoretisch erschlossene Naturerkenntnis. Das ist also niemals von Zufälligkeiten abhängig. Ich denke, es ist, nehmen Sie das bitte nicht als eine dogmatische Überspitzung, wenn ich das immer wieder herausstelle, wir müssen unserer Jugend, unserer begeisterungsfähigen Jugend immer zeigen, wohin sie eigentlich arbeiten muss. Denn ich wiederhole, die ersten Schritte, die sie im Betrieb immer zu tun hat und auch die sie noch lange zu tun hat und die sie während ihrer täglichen Arbeit zu tun haben, die sind für sich selbst meist ohne Glanz. Sie sind von ziemlich viel Schmutz und in der Chemie von ziemlich üblen Gerüchen und allem möglichen anderen begleitet. Es ist sehr wichtig zu wissen, wohin die Arbeit und das Streben führen soll. Damit ich aber auch gar nicht missverstanden werde, möchte ich noch einmal ausdrücklich sagen, als Maß für unsere nächste und übernächste Entwicklung bleibt bestehen als taktisches Ziel die Annäherung an das, was jeder als den Weltstand versteht. Aber Entschuldigen Sie, es ist notwendig, hier das Prinzip herauszustellen und immer wieder herauszustellen, damit wir es nicht einen Augenblick vergessen. Denn es hat neben allem nützt, neben einigen nützlichen, auch einige bedenkliche Seiten, sich der Taube- und Spatztheorie zu begnügen. Ja, wer sich mit dem Spatzen in der Hand begnügt, der wird keine Anstrengung machen, die Taube auf dem Dach zu erjagen und wird sie auch niemals kriegen. Also man muss sich darüber immer klar werden. Oder man soll sich von der Wissenschaft einem anderen Sport zuwenden. So, nun, das führt mich auf eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob ich noch einige Minuten Zeit habe. Auf eine andere Frage, das ist die von der Verantwortung des Wissenschaftlers. In der vorigen Woche, und zwar am 20. wurde eine Delegation, eine Abordnung aus der Weltföderation der Wissenschaftler von Nikita Sergejewitsch Chruschtschow empfangen. Es hat eine interessante Vorgeschichte. Der Spiegel des gefährlichen Strontium 90 in den Pflanzen und in den tierischen Organismen, auch in menschlichen Organismen, wächst schneller und stärker, als vorausberechnet worden ist. Das heißt, ich muss mich sofort korrigieren. Von uns aus ist es richtig vorausberechnet worden. Aber die Amerikaner zum Beispiel haben es lange Zeit bagatellisiert, bis es einfach nicht mehr zu übersehen war. Die Zunahme dieser gefährlichen radioaktiven Substanz, die sie in den Knochen anlagern und schwere Zerstörungen hervorruft, ist nun so besorgniserregend geworden, dass die Frage der sofortigen Einstellung der Kernwaffenversuche eine ganz erhöhte und unmittelbar aktuelle Bedeutung gewinnt. Die Weltföderation der Wissenschaftler hat sich der Sache angenommen. Sie steht unter Leitung des englischen Physikers Powell, geschrieben Powell, Nobelpreisträger, der Entdecker einer neuen Sorte von Elementarteilchen, der sogenannten Pi-Mesonen. Und diese Weltföderation hat sich, unterschrieben von Powell, an die Staatsoberhäupter von England, der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten gewandt. Antwort bekommen haben sie nur von Chruschtschow. Der hat ihnen gesagt, kommt nächste Woche. Das war auf dem schnellsten Wege. Nun sind also eingeladen worden Engländer und Amerikaner und Franzosen und Deutsche und Polen und Tschechoslowaken, Angehörige der Volksrepublik China und natürlich auch unsere sowjetischen Kollegen. Folge geleistet haben 3 Engländer, 2 Franzosen, kein Wissenschaftler der Bundesrepublik, einer aus der DDR, ein Vertreter der Volksrepublik China, ein Vertreter der tschechoslowakischen Wissenschaft, ein Vertreter der polnischen und 2 sowjetische, die sämtlich der Weltföderation angehören und die ihrerseits sämtlich sachkundig waren auf dem fraglichen Gebiete. Es wurden nach einigen Vorbereitungen Nikita Sergejewitsch Chruschtschow 3 Hauptfragen vorgelegt, nämlich wie er stehe zur Frage der sofortigen Einstellung der Kernwaffenversuche, zweitens wie er stehe zur Frage einer allgemeinen Abrüstung, drittens wie er stehe zur Frage einer friedlichen und nützlichen Verwendung der Kernenergie. Dazu wurden noch einige weitere Fragen gestellt. Welchen Nutzen kann die Wissenschaft leisten zur Behebung der volkswirtschaftlichen Schwierigkeiten in den Ländern, die sich eben erst aus den Schlingen des Kolonialismus befreit haben? Und schließlich, was kann man tun, damit die Völker einander besser verstehen? Die Fragen waren auf verschiedene Angehörige der Delegation verteilt worden. Chruschtschow antwortete auf die erste Frage, nämlich Einstellung der Kernwaffenversuche, Was von Seiten der Sowjetunion geschehen könne, das solle geschehen. Er wies darauf hin, dass die Sowjetunion seinerzeit ohne jede Vorleistung die Kernwaffenversuche eingestellt habe und dass sie nur durch die Indifferenz der anderen gezwungen worden sei, sie zeitweilig wieder aufzunehmen. Und er betonte, dass er dafür, dass die Sowjetunion dafür eintrete, Kernexplosion gleichgültig welcher Ursache und welchen Umfanges sofort einzustellen und zu verbieten. Es gibt darüber einige Diskussionen, weil behauptet wird, man könne sehr kleine und sehr hohe Kernexplosionen nicht nachweisen. Khrushchev sagte, nun, darüber beunruhigt euch nicht, wenn man sie jetzt nicht nachweisen kann, dann wird man sie in einigen Monaten nachweisen. Also das soll kein Hindernis sein. Wir haben mehr Vertrauen zur Wissenschaft als vielleicht die anderen Mächte, als etwa die Amerikaner, die sich dagegen gewandt haben. Das ist eine technische Frage und es ist sicher, dass sie gelöst werden wird. Das soll für uns kein Hindernis sein. Dann wurde die Frage gestellt, nun sollte man nicht für die weitere friedliche Entwicklung der Kernenergie so ab und zu zur Kontrolle des Standes, wie weit man eigentlich gekommen sei, einmal unter strengen Vorsichtsmaßregeln auch mal eine Kernexplosion zulassen, sagte Khrushchev, ja, wir widersprechen nicht. Nun sagen wir alle 100 Jahre eine. Dann, sehr interessant war die Antwort und ganz unerwartet für den betreffenden Frager, war die Antwort darüber, was kann die Wissenschaft tun zur allgemeinen Abrüstung? Da sagte er, ja, das ist eigentlich eine Frage, die falsch gestellt ist. Das ist so ungefähr die Frage, wie kann man die Feuerwehr verbessern? Ihm erscheine es wichtiger, dass man die Brandursachen beseitige. Und man solle doch einmal nach Genf sehen. Die Wissenschaft versehe ihre Aufgabe jetzt am besten, wenn sie die moralische Kraft ihrer Völker dahin stärke, endlich zu einer friedlichen Verständigung über die zentraleuropäischen Fragen, über das Deutschlandproblem und über das Berlinproblem zu kommen. Und das war für den betreffenden Frager aus England einigermaßen überraschend. Es war aber unanfechtbar. Dann kam die dritte Frage, kam schließlich die Frage nach der weiteren friedlichen Verwendung der Atomenergie. Nun, dabei ergaben sich keine besonderen Sensationen. Er wies darauf hin, was in der Sowjetunion selbst geschehen sei und was man weiter tun könne. Und es wurde am Rande gestreift, die Frage, wie weit man diese Form der Energien anwenden könnte, ohne dass gefährliche Strahlungen und gefährliche Niederschläge erscheinen. Schließlich wurde die Frage gestellt, und zwar von einem Vertreter Indiens, was denn geschehen könne durch die Wissenschaft zur Hilfe für die zurückgebliebenen, technisch und wissenschaftlich zurückgebliebenen Länder. Da sagte Khrushchev, ja, das will ich Ihnen sagen, sehen Sie sich in der Sowjetunion um. Sie haben die Frage gestellt nach unseren Plänen. Pläne, meine Freunde, sagte er, die genügen nicht. Natürlich nehmen wir unsere Pläne sehr ernst und die Gemeinschaftsarbeit, aber vergessen Sie bitte nicht, dass die Pläne erst sinnvoll sind für uns nach der sozialistischen Revolution. Also machen Sie erst die sozialistische Revolution und dann können Sie planen. Dann ist es kein Problem mehr. Der größte Feind des Fortschrittes ist und bleibt die Unwissenheit. Er sagte selbst seine Eindrücke aus. Indien sei leider so, dass in einer Polyklinik, in der Angehörige einer bestimmten Kaste einmal gewesen sind, Angehörige einer anderen Kaste nicht mehr erscheinen dürfen. Dass es nicht möglich ist, Schulen zu errichten, die allen Indern zugänglich sind und ähnliches. Also, beheben Sie diesen Aberglauben und Sie werden den ersten und wichtigsten Schritt tun. Die Antwort war auch einigermaßen überraschend, aber ebenso unanfechtbar. Umso mehr, als der Vertreter der Volksrepublik China in diesem Sinne über Erfahrungen berichtete. Nun, mir selbst war die Frage zugefallen, was kann man tun zur besseren Verständigung, zur Verringerung der Spannungen. Und ich habe mich bezogen auf die auf die vorangegangene Antwort von Khrushchev, als er sagte, schreit nicht nach der Feuerwehr, lasst Brände nicht entstehen. Und sagte ihm, ja, es sei bekannt, dass er, Nikita Sergejewitsch, die wiederholte Initiative ergriffen habe für einen Austausch von Wissenschaftlern und Studenten zwischen den Völkern einzutreten. Und unter den Bedingungen, wie sie jetzt vorliegen, komme dieser Frage erhöhte Bedeutung zu. Ich erlaubte mir nun die Frage, wie er dazu stehe. Sollte man nicht, wie die Dinge jetzt liegen, diesen Austausch verstärken und beschleunigen? Und er antwortete darauf, diese Frage erschien ihm außerordentlich nützlich und wertvoll. Und er wolle auch sofort darauf antworten. Er sei für den weitestmöglichen Austausch. Natürlich habe er keinen Einfluss darauf, ob die Amerikaner oder die Engländer alle Leute in ihr Land lassen, die sie besuchen wollen. Sie in der Sowjetunion hätten die Folgerung gezogen, die Tore weit zu öffnen. Es treten freilich ab und zu sonderbare Erscheinungen auf. Zum Beispiel falle ihm auf, dass die amerikanischen Studenten, die in die Sowjetunion kommen, durchweg 5 bis 6 Jahre älter sind als die Studenten anderer Länder. Das Alter der Studenten scheine sich dort zwischen 32 und 37 Jahren zu bewegen. Nun, er wolle darüber nicht streiten. Vielleicht sucht man die Älteren aus, damit sie weniger anfällig sind gegen die dreimal gekreuzte kommunistische Ideologie. Vielleicht aus anderen Gründen. Nun, sagt er, uns soll es nicht stören. Lass sie so alt sein, wie sie wollen. Lass sie sich umsehen. Je älter sie sind, je reifer sie sind, desto mehr werden sie mitnehmen. Also kurz und gut, man solle diesen Austausch so sehr wie möglich verstärken. Nikita Sergejewitsch Khrushchev, der wirklich alle Hände voll zu tun hat, der mit halben Stunden rechnen muss, hat dieser Delegation volle 1,5 Stunden gewidmet. Er hatte sich nicht eine Notiz gemacht, nicht ein Wort aufgeschrieben, frei geantwortet und es traf immer den Nagel auf den Kopf. Nicht immer den Nagel, den ihm der Betreffende hinhielt. Und der vielleicht aus einem falschen Material war. Aber jedenfalls den richtigen, an dem er etwas aufhängen konnte. Ich muss nun leider auf etwas aufmerksam machen, was etwas sonderbar ist. Nämlich, der Niederschlag, den diese Konferenz, die doch nicht ganz gleichgültig war in der Art, in unserer Presse gefunden hat. Sehen Sie sich heute das Neue Deutschland an. Da finden Sie einen ganz kleinen Aufsatz und da stellt alle Kernversuche ein. Und dann steht da, dass 2 Engländer und 1 Franzose nicht an einer Pressekonferenz das und das gesagt hätten und die Antwort bekommen hätten. Tja, alles. Nun, wie der Zusammenhang ist, dass Bundesdeutsche nicht gekommen sind, die eingeladen waren, dass die Volksdemokratien vertreten waren, dass die verschiedenen Staatsoberhäupter eingeladen waren vorher und dass nur Khrushchev geantwortet hatte, dass es keineswegs nur eine westliche Angelegenheit war. Davor steht nichts drin. Was drin steht, ist nicht falsch, aber etwas nicht falsch zu schreiben, ist ja noch lange nicht das Richtige. Und ich möchte einmal darauf verweisen, welchen Niederschlag diese Besprechung in der Sowjetpresse gefunden hat. Ich habe hier dieses Westjahr. Und zwar vom 21., vom Morgen darauf. Dieser ganze Absatz und dieses Bild, das hat die Regierungspresse und die Parteipresse gebracht. Identisch. Mit einem Bericht über die Vorgänge. Ich frage mich, wie groß muss die Aufmachung sowjetischer Zeitungen in den sowjetischen Zeitungen sein, damit auch unsere Presse davon Notiz nimmt. Ja, das ist eine Frage, die ich doch für wichtig halte. Das ist nun mal ein Fall, der einem so klipp und klar entgegentritt. Aber Sie werden sich vorstellen, dass jetzt in diesem Augenblick, in dem alle Blicke nach Genf gerichtet sind, und zwar in doppelter Beziehung, wegen der Weltgefahr aus einem Missbrauch der Wissenschaft und für den richtigen Gebrauch der Wissenschaft, in der sich Wissenschaftler aus der Welt, aus verschiedenen Lagern zusammenfinden, sich an die Staatsmänner wenden, indem nur einer, nämlich der sowjetische, der Kommunist geantwortet hat und die Delegation empfängt und einen tiefen Eindruck hinterlassen hat, dass das einen so schwachen Ausdruck findet. Es erinnert mich sehr stark an ein Erlebnis, das ich in diesen Wochen hatte, in ganz anderer Richtung. Und das war die politische Naivität in vielen Bereichen unserer Wissenschaft. In Freiberg war ein Berg- und Hüttenmännisch-Attack. Und vor einigen Monaten war ich aufgefordert worden, den Festvortrag zu halten. Und nach einiger Überlegung hatte ich mich bereit erklärt. Und man hatte mir gesagt, so als Tipp, ja wissen Sie, aber es wäre gut, wenn Sie sich auf das Fachliche beschränken. Nicht wahr? Es sind sehr viele ausländische Gäste da und wahren Sie so eine gewisse politische Neutralität, fasst Eisen nicht so heiß an. Wenige Tage drauf war ein Vertreter des Staatssekretärs für Hochschulwesen und sagt, wir haben gehört, ist an Sie herangetreten mit dieser Aufforderung. Also wir möchten Sie doch bitten, sagt, Sie brauchen gar nichts zu sagen. Wenn die mich einladen, tut es sowieso auf ihre Gefahr. Lass mich nur erstmal da stehen. Nee, ich habe ihm dem gesagt, der brauchte sich gar nicht, der vom Staatssekretär her, sagte mir, Sie werden sich doch nicht darum kümmern, um diese Bremse. Ja, hoffentlich. Er hätte gehört, es sei so. Sagte ihm, beunruhigen Sie sich, lassen Sie mich nur erstmal da stehen. Ja, dann wird es schon anders kommen. Und es ist auch anders gekommen und sie waren auch zufrieden. Und vor allen Dingen auch die Ausländer. Ja, denn wenn Sie es richtig hören. Ich möchte nur darauf hinweisen, wie notwendig es ist, immer wieder die Dinge, die politisch betrachtet werden müssen, politisch zu betrachten und richtig zu betrachten. Und ich meine, dazu gehört auch ein richtiger Bericht über ein so wichtiges Interview bei Nikita Sergejewitsch Chruschtschow. Ich möchte noch auf eine andere Seite eingehen. Und zwar, was natürlich bei der positiven Erscheinung, die wir haben, Genossen, auch was die Frage des Kampfes um das Weltniveau anbelangt. Genosse Ulbricht hat es im Referat dargelegt. Ich möchte von unseren Erfahrungen ausgehen. Auf der Handelskonferenz in Leipzig, ich war dort auch mit gewesen und das war dort auch sehr interessant, da ging es im Wesentlichen bei Verbesserung des Handels auch um diese konkreten Fragen. Das betraf sowohl den Maschinenbau und betraf also auch den Handel selbst. Genossen, dort wurden wir dann in einer Abteilung geführt, einer Ausstellung. Dort waren Möbel ausgestellt. Aber nicht die beste Qualität, sondern das, Genossen, was durch alle Gütekontrolle durchgegangen ist und die dann dem Handel angeboten waren. Einige Arbeiter, die das dort waren von uns mit dort, die haben gesagt, die Diener die müssen unter Alkoholeinfluss gestanden haben, die das produziert haben. Aber diese Möbel, die dort standen, Genossen, sind bis in das Lager des Handels gegangen, sogar bis in die Verkaufsstellen. Es ist doch ganz klar, dass wir in den Bezirken, und wir haben auch im Bezirk Leipzig Möbelindustrie, und dort hat man auch einen hohen Ausschuss produziert. Das heißt, dort haben wir den Kampf aufgenommen, um zu verhindern, dass überhaupt noch Ausschuss in der Produktion erzeugt wird. Das ist natürlich ein sehr zäher Kampf, aber das muss erreicht werden, damit nicht unnötigerweise Holz, wertvolles Holz, Arbeitskraft und dann in der Summe ausgedrückt Mittel unsinnig vergeudet werden. Wir sind eben dagegen. Wir sind dagegen, ja, aber das müssen wir erstmal ausdiskutieren. Euren Vorschlag akzeptieren wir nicht, ja, in dem Fall. Nee, ihr habt eine Brigade unten, macht so einen Vorschlag, ja, ausgehend von einem, das geht bei uns momentan noch nicht, diese Geschichte. Ja. Wir sind dafür, weil das ganz unterschiedliche Produktionsaufgaben sind, die unsere Industrie dort hat, in der Fertigung von Möbeln und anderen Dingen, dass das gar nicht zusammenpasst. Ich will aber noch etwas anderes sagen zum Weltniveau, Genossen. Wir müssen uns wahrscheinlich beschäftigen, stärker und auch darum kümmern, und das ist ja auch der Vorschlag vom Standpunkt der Partei aus, in den Konstruktionsbüros und in Instituten. Wir haben nun auch unsere Erfahrungen dabei gesammelt, sowohl positive Erfahrungen, aber Genossen, es gibt auch eine Reihe von Erscheinungen, die man hier mal aussprechen muss, zumal doch auch eine Reihe verantwortlicher Genossen zusätzlich zu dieser ZK-Tagung eingeladen sind. Unsere Feststellungen ergaben Folgendes über die Frage des Weltniveaus in der Produktion bei den verantwortlichen VVBs und in den Betrieben, einschließlich Parteileitungen. Die VVBs in unserem Bezirk schätzen so ein, dass eine große Anzahl ihrer Erzeugnisse Weltniveau besitzen. In der Tat, Genossen, gibt es einige Erzeugnisse, und das soll man ja auch aussprechen, die nicht nur Weltniveau besitzen, sondern das Weltniveau bereits mitbestimmen. Aber Genossen, das ist doch erst der geringe Teil. Und das führt bereits wieder zu der Tendenz der Selbstbefriedigung, das natürlich nicht gut ist, wenn man den Kampf um die Frage des Weltniveaus führen muss, den muss man ja ständig führen. Der Landmaschinenbau, VVB Landmaschinenbau, sagt zum Beispiel und stellt die Behauptung auf, dass 30% ihrer Erzeugnisse Weltniveau besitzen. Nun, Genossen, also einige Geräte davon, das stimmt. Aber unserer Meinung nach ist eine in Prozente ausgedrückte Produktion vom Weltniveau 30%, das ist immer eine sehr variable Sache und das stimmt eben nicht. Stimmt eben nicht. Das ist eine sehr schleierhafte Mathematik, sehr richtig, Paul. Ein sehr gutes Argument, das ich ohne Devisen von dir entgegennehme. Aber Genossen, ich will nur woanders hin. Die Mehrzahl der Betriebe, das sind unsere Feststellungen, bestimmen das Weltniveau so auch. Gegenwärtig werden ihre Maschinen also noch exportiert. Und sie sagen, solange diese Maschinen exportiert sind, also dieser formale Vorgang, müssen doch unsere Maschinen gut sein. Der Handel und Außenhandel nimmt sie uns ja ab. Jawohl. Ja, ich sag das ja. Solange brauchen wir doch keine Sorge drum haben, dass unsere Maschinen kein Weltniveau besitzen. Genossen, das ist eine sehr gefährliche und schädliche Ideologie. Eines Tages können wir damit sehr schwer reinfallen und das wird auch bald nicht eintreten. Und ich denke, Heiner Rau wird wahrscheinlich mithelfen müssen, auf diesem Gebiet auch das Weltniveau ein bisschen mitzudrücken. Aber Genossen, dass dieser Zustand vorherrschend ist, hängt auch zusammen mit den Instituten und den zentralen Konstruktionsbüros, die in ihrer Weise den Betrieben ihres Industriezweiges ungenügende Informationen geben, das heißt keine Vergleichsmöglichkeiten, wirklich effektive Vergleichsmöglichkeiten über diese Erzeugnisse unserer Industrie mit den Erzeugnissen, die auf dem Weltmarkt, also Weltniveau haben. Das geschieht noch sehr ungenügend. Und die VVBs wirken demzufolge auch nicht schnell genug in Zusammenarbeit mit diesen Instituten eben auf diese Fragen der Erhöhung der Qualität der Produktion ein. Wir haben im polygraphischen Maschinenbau, ich will das mit einem Beispiel noch unterstreichen, haben wir jetzt eine große Rotationsmaschine in die Leipziger Volkszeitung bekommen, aus der Plamark Plauen. Diese Maschine, Genossen, wurde mir gesagt, wir haben sie also dort eingeweiht, besitzt Weltniveau. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten gehabt, die Maschine wird auch exportiert. Als aber die Maschine anlief, haben wir festgestellt, dass noch wie vor 100 Jahren die Zeitungen mit der Hand abgezählt werden und auch noch verpackt werden müssen mit der Hand. Als ich den Betriebsleiter, einen Genossen, fragte, ist das Weltniveau? Da sagte er, was willst du, Genosse Fröhlich? Das ist Weltniveau. Sag ich, es gibt doch automatische Abpackvorrichtungen. Sagte, die gibt es nicht. Ich sag, fährst nach Berlin, ins neue Deutschland, dort gibt es dort eine. Ja, sagte er, da haben sie wahrscheinlich aus dem kapitalistischen Ausland gekauft. Als ich diesem Genossen sagte, nur und, warum konstruiert ihr eure Maschinen nicht so, in der Planach, dass bis zum Auswurf der Zeitung Automatation, das heißt also Verpackung und Zählung, vorhanden ist? Da sagt er, ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Der Betriebsleiter, ein Mitglied unserer Partei. Als ich ihn fragte, ja, ist denn, das ist doch dann kein Weltniveau. Da sagt er, es gibt wahrscheinlich gar keine solche Abpackmaschine. Ja, die abnehmen, brauchen Sie nicht zu wundern. Walter, darum geht's ja. Meine Kritik richtet sich ja hier gegen einen Betrieb, nicht wahr, der nicht der Bezirkszeitung Leipzig unterliegt, sondern die Zentag untersteht auch bekanntlich als Parteibetrieb dem Zentralkomitee, beziehungsweise hier oben, ja. Deswegen sage ich das ja, Genossen. Ich bin einverstanden mit deiner Argumentation. Aber, Genossen, man muss doch sehen, wo das dann hinführt. Und jetzt kommt die entscheidendste Frage. Als ich dem Betriebsleiter sagte, wann baut ihr das Ding nach? Da sagte zu mir, Genosse Fröhlich, du kannst nicht von mir verlangen, dass ich Patentverletzung begehe an einer Maschine, die im kapitalistischen Ausland gekauft und gebaut worden ist. Das ist die Argumentation. Nur, Genossen... Ja, ich komme drauf zu sprechen, ich gebe jetzt Argument. Nun, Genossen, also, wir haben ihn ja nicht aufgefordert, den Betriebsleiter eigene Dinge zu erfinden. Jetzt kommt das Schönste dazu. Sie haben 175.000 Mark jetzt ausgegeben für ein privates Konstruktionsbüro in Dresden. Ich habe mit dem Chefkonstrukteur, der Plammer, gesprochen. Sie sollen jetzt eine neue Verpackungsmaschine konstruieren, die ist aber schon längst erfunden. Was wird dieser Betrieb in Dresden machen? Genossen, aus unseren Erfahrungen aus Leipzig haben wir das. Die machen sich gar keinen Hehl draus. Die machen genau die Maschine nach, machen ein paar andere Schrauben ran und legen uns das für 175.000 Mark auf den Tisch. So wird das gemacht. Ja, aber wir müssen da erst 175.000 Mark zusätzlich ausgegeben werden. Könnt ihr das nicht in der Plammark selber machen? Aber das geht nicht, weil das Patentverletzung wäre. Und Genossen, wir haben doch eine ganze Reihe Erfahrungen darauf, dass die westdeutschen Monopolkapitalisten durch ihre Industriespionage also sehr darauf erpicht sind, unsere Erfindungen, unsere Patente in ihre Produktion sehr schnell anzuwenden. Und Erich Milke könnte Dutzende von Beispielen auch noch nennen dazu. Bei uns ist flüchtig geworden in diesem Zusammenhang der Betriebsleiter von Metallgusswerk Leipzig. Dort haben wir ein solches neues Verfahren von Metallguss eingeführt, und zwar das Wachsgussverfahren, Spezialguss. Das hat fast um 300% die Arbeitsproduktivität gesteigert, Genossen, und ist im Lager des Sozialismus und im Weltmaßstab, das hat man noch gar nicht in Westdeutschland so angewandt, eines der besten Erfolge auf diesem Gebiet mit. Das ist auch das Problem, was also Genosse Walter Ulbricht hier anschnitt mit dem Spezialguss vom Flugzeugbau. Dieser Betriebsleiter ist flüchtig geworden. Ja, Genossen, der hat doch drüben die ganzen Geheimnisse. Alles das hat er den dort auf den Tisch gelegt, ist jetzt wieder Gießereileiter eines kapitalistischen Betriebes und die machen das jetzt nach. Aber wir haben noch nie gehört, dass die Anständigkeit dieser Leute da drüben so ist, dass sie sagen, wissen Sie, dass die republikpflichtig geworden sind, das ist ja sehr gut. Das freut uns außerordentlich, ist ein politischer Erfolg für uns. Aber dass sie das Patent, was sie dort in dem Volkseigenbetrieb entwickelt haben, hier anwenden wollen, das verstößt gegen die westdeutschen Patentgesetze, sowas haben wir noch nicht gehört. Was will ich damit sagen? Das ist doch ein harter Klassenkampf, der geführt wird. Und die Positionen eines Teils unserer Genossenkonstrukteure und Ingenieure und Betriebsleiter, das heißt, sie sind noch nicht ganz sicher, ob die Perspektive des Sozialismus bei uns verwirklicht wird. Das ist doch im Grunde genommen das vorgeschobene Argument zu der Frage, also Patentverletzung. Ich denke, Genossen, dass es auch richtig war, von dieser Seite aus einmal die Fragen also darzulegen. Ich jedenfalls begrüße außerordentlich, mit welcher Gründlichkeit und konkreten Aufgabenstellungen dieses Plenum diese ganzen Fragen der weiteren Entwicklung der Volkswirtschaft, 7-Jahr-Plan, aufgeworfen hat. Schon jetzt liegt der größte Teil der Konsumgüter erzeugenden Industrie bei den örtlichen Organen und in der Verantwortung der Bezirke. Und meine Meinung ist die, dass man das auch noch konsequenter durchführen muss. Das heißt, wir haben noch eine ganze Reihe Betriebe, die eigentlich nur für die nur dienen der Versorgung der Bevölkerung, die noch zentral geleitet werden. Spielwarenindustrie, Musikinstrumente, Keksfabriken und so weiter. Meine Meinung ist die, dass man auch hier schrittweise, nicht von heute auf morgen, mehr dieser Betriebe, diese Betriebe den örtlichen Organen übergeben soll, damit sie auch in der Lage sind, wirklich die Versorgung der Bevölkerung besser durchzuführen. Jawohl. Ich finde, dass ihr das einen Plan macht und das durchzuführen. Einverstanden. Absolut. Sehr gut. Das heißt, bei der Durchführung dieser großen politischen Frage, die hier im Referat vom Genossen Ulbrich angeschnitten wurde, denn im Gesetz erscheint sie nicht also in dieser scharfen Form, ja, denke ich, dass man auch politisch herangehen muss. Das heißt, wir müssen das Alte, das Bestehende dabei ausnutzen und nicht zerschlagen, jedenfalls nicht zerschlagen in einem Moment, wenn wir noch nicht so weit sind, um die Bevölkerung besser versorgen zu können. Mit der sozialistischen Umgestaltung, die ja ohne Zweifel dazu führt, muss natürlich die Versorgung nicht schlechter, sondern besser werden. Und das müssen diejenigen, die sozusagen das in der Hand haben, das heißt die staatlichen Organe, die zentralen Organe, ganz genau politisch beachten. Natürlich, Genossen, müssen auch dabei neue Wege gegangen werden. Ja, wahrscheinlich vollkommen neue Wege. Und das heißt auch den großen Betrieben entsprechende Aufgaben gestellt werden. Nun, die staatliche Plankommission wird gemeinsam mit den Räten der Bezirke und Kreise konkrete Maßnahmen und eine entsprechende Ordnung ausarbeiten, entsprechender Forderungen, die hier Genosse Ulbrich zur Diskussion unterbreitet hat. Aber Genossen, ich möchte in diesem Zusammenhang noch eine letzte Frage anführen. Die Lösung dieser Frage, das Problem der Versorgung der Bevölkerung mit den 1000 kleinen Dingen nicht lösen werden. Allerdings rüttelt diese Frage auch an fest eingefahrene Praktiken. Der ökonomische Anreiz zum Beispiel zur Produktion dieser vielen kleinen Artikel und auch für eine Reihe von Dienstleistungen ist gegenwärtig völlig ungenügend. Die Preise zum Beispiel für Kleineisenwaren liegen zu einem großen Teil, ja zu einem großen Teil weit unter dem von Westdeutschland. Schrauben, Nägel und all diese Muttern, all diese kleinen Dinge. Genossen, es kann doch nicht in Ordnung sein, wenn wir zur Aufrechterhaltung der Produktion bei solchen Artikeln wie Küchenformen, Haarklemmen für Frauen, Wandnägel, Kehrschaufeln, Rübenhacken, Genossen, ihr werdet staunen, staatliche Subventionen bezahlen. Nur weil mal Preise im Jahre 1975 festgelegt wurden. Es ist verständlich, dass besonders private Betriebe, halbstaatliche Betriebe, und von Volkseinrichtungen schon gar nicht zu reden, ja gar nicht daran interessiert sind, das zu produzieren, weil sie ja laufen müssen und bitten müssen um staatliche Subventionen. Genossen, auch der Handel hat ja keinen Anreiz, keinen ökonomischen Anreiz für diese 1000 kleinen Dinge. Der Handel erhält zum Beispiel... Warum können wir das der Bevölkerung nicht offen sagen? Ja, deswegen habe ich auch gedacht, man muss diese Frage hier dem Zentralkomitee vortragen. Zum Beispiel der Handel erhält für den Umsatz eines Mopeds oder eines Kühlschranks die gleiche Handelsspanne wie für den Umsatz eines kleinen Gegenstandes, zum Beispiel eine Haarklemme. Nur Genossen, ich sage ganz offen, also wenn ich im Handel tätig wäre, ich würde auch da versuchen, Mopeds zu verkaufen und nicht Haarklemmen. Auch als ZK-Mitglied wahrscheinlich. Ist möglich, Genossen. Aber ich denke, wir sollten also doch also den Realitäten ins Gesicht sehen, ins Auge schauen, ja? Und nicht hier nur sagen, es ist eine ideologische Frage und es ist die Frage der Moral. Genossen. Bitte. Im Prozent. Ja? Da müssen Sie doch tausend Geschichten verkaufen. Der verkauft ein Moped, das ist eine halbe Stunde. Ja? Ja. In kapitalistischen Ländern, zum Beispiel in Westdeutschland, sind die Handelsspannen zwischen den teuren großen Artikeln und den kleinen Artikeln sehr stark differenziert. Und ich denke, man muss das auch bei uns sehr schnell einführen. Wir haben in der staatlichen Plankommission entsprechende Aufträge erteilt. Und auch das Ministerium für Finanzen wird kurzfristig Vorschläge ausarbeiten, die eben diesen ökonomischen Anreiz erhöhen. Aber Genossen, auch das muss man hier deutlich aussprechen. Wahrscheinlich komme ich in einem schlechten Ruf, Aber Genossen, das hat nichts mit schleichenden Preiserhöhungen zu tun, von denen hier richtig, also gegen die Genosse Ulbrich also scharf gesprochen hat. Dann schaut doch mal her. Eine Haarklemme kostet heute laut Preistarif 1,5 Pfennig. Gibt aber keine. Aber eine... Aber jede Frau zahlt doch dafür 3 Pfennig. Und die Haarklemme gibt es als eine Haarklemme für 1,5 Pfennig, die es überhaupt nicht gibt. Nun ja, die besorgen sich oder die kaufen sogar in West-Berlin diese Dinge und ja, versuchen also damit ihren Profit also zu erhöhen. Also ich denke, das ist eine sehr ernste Frage, ja eine politische Frage und wie richtig hier Genosse Ulbrich sagte, die man der Bevölkerung darlegen sollte. Genossen, für unsere Bevölkerung wird die Lösung der ökonomischen Aufgabe nicht nach statistischen Zahlen messen, denke ich, sondern nach dem, was wirklich herauskommt für sie, was zu sehen ist, was sie kaufen kann, und sie wird danach urteilen, wie sich ihr Leben verbessert und verschönert. Und für uns ist selbstverständlich die Erringung des maximalen Zeitgewinns gegenüber dem kapitalistischen Westdeutschland die entscheidende politische Frage. Und wir können uns nicht leisten, einen einfachen, bequemen Weg dabei zu gehen. Das ist uns nicht gegeben. Also das heißt, wir müssen alle unsere Kräfte einsetzen, rasch voranzukommen, auch wenn das für den Einzelnen mehr Arbeit, mehr Sorge und mehr Verantwortung bedeutet. Die Lehrschau für Standardisierung, die im November dieses Jahres in Leipzig stattfindet, muss von den VVB, den Wirtschaftsräten und Betrieben zu einem entscheidenden Mittel bei der Überwindung der noch immer vorhandenen Unterschätzung der Standardisierungsarbeit benutzt werden. Der Nutzeffekt der sozialistischen Rekonstruktion wird letzten Endes aber durch die Einführung hochproduktiver Technologien entschieden. Beginnen müssen wir damit, in allen Betrieben den Durchlauf des Materials zu analysieren und ungerechtfertigte Liegezeiten und unnötigen Aufenthalt des Materials unterhalb Fabrikate verhindern. Es kommt darauf an, in allen Ebenen unserer Volkswirtschaft für einen kontinuierlichen Materialfluss zu sorgen. Ständiger Fluss von Material und Halbfabrikaten heißt maximal Zeitgewinn. Entschuldigen Sie, ich habe eine Frage. Bitte sehr. Die Zentralkomitee haben konkrete Fragen aufgeworfen, die auf die Elektroindustrie beziehen. Sind Sie verantwortlich auf diese Fragen und reden nicht über andere Dinge? Ich kann zu diesen Fragen auch etwas sagen. Übrigens wollte auch der Genosse Bernegge dazu Stellung nehmen. Ich kann auch dazu etwas sagen. Ja, dann hätte man mir das Wort nicht geben dürfen. Das widerspricht ja, unseren das demokratischen doch. Gewohnheiten. Ja. Nur bitteschön, dann soll man mich sprechen lassen und anhören, oder soll mir sagen, Genosse Gregor, es ist nicht notwendig, dass man spricht. Das sind Probleme, ja bitte sehr, das sind die Probleme, um die es geht, um die wir uns Sorgen machen, die wir durchsetzen müssen. Wenn die Meinung des Zentralkomitees ist, dass man sich die nicht anhören braucht, bitte sehr. Ich werde auch zu den anderen Fragen etwas sagen. Entschuldigt Genossen, aber mir ist hier so ein Zwischenruf gemacht worden. Ja, ich glaube, ich habe also die konkreten Fragen so angeschnitten. Was die Bauten für das Jahr 1959 anbelangt, die 291 Rinderoffenstelle, so können wir sagen, dass sie bauseitig gesehen fertig sind. Aber nicht fertig ist bei einem großen Teil der Rinderoffenstelle die B- und Entwässerung, die Außenanlagen, die Elektroanschlüsse. Bei der B- und Entwässerung behindert es in erster Linie die bereits vom Genossen Quandt auf anderem Gebiet dargestellte Lage, dass wir faktisch für jeden Rinderoffenstall eine neue Brunnenanlage bohren müssen, da es ja in Mecklenburg, also auf dem Dorf, keine zentrale Wasserversorgung gibt. Bitte? Des Weiteren fehlen nach wie vor für die Durchführung der B- und Entwässerungsarbeiten die keramischen Rohre. Wir behelfen uns bei der Entwässerung mit Betonrohren. Das ist zwar kein Idealzustand, aber man kann es tun. Aber für die Bewässerung ist es unmöglich, andere als keramische Rohre zu verwenden, die uns nicht zur Verfügung stehen. Was die Melkhäuser, die Inbetriebnahme der Melkhäuser anbelangt, so mangelt es hier in erster Linie an den Energieanschlüssen, wo es Materialschwierigkeiten bei den Trafo- und Schalterstationen gibt. Zum Beispiel ist es nicht möglich, einen einfachen Schalter zu bekommen. Ein Schalter, ein Relais, das dafür sorgt, dass bei der Beendigung der Melkarbeiten automatisch ausgeschaltet wird und sich automatisch wieder einschaltet. Die Genossen, die mit dieser Aufgabe betraut sind, haben versucht, diese Angelegenheit behelfsmäßig zu lösen, aber das entspricht in keiner Weise den Sicherungsbestimmungen und ist also nicht vertretbar. Ich möchte noch auf einen Umstand hinweisen, der uns veranlasst, Folgendes zum Ausdruck zu bringen. Wir sind beginnen seit diesem Jahr die Melkhäuser mit einer sogenannten Scirocco-Heizung zu versehen, das heißt eine Heizung, die auf Dieselöl, Warmluftheizung, beruht. Diese Geräte werden im VEB Maschinenbau Neubrandenburg hergestellt. Die Genossen sagen, dass diese Heizkörper, diese Heizungsanlagen durchaus Weltniveau haben. Aber in allen anderen Bezirken werden die Melkhäuser noch ausgestattet mit Heizanlagen, die auf Braunkohlen- bzw. Koksbasis beruhen, auf Warmwasserbeheizung. Das ist natürlich unpraktisch. Weswegen sage ich das hier? Im 7-Jahr-Plan ist für diesen Betrieb eine Steigerung der Produktion von Scirocco-Heizungen auf 780% vorgesehen. Vornehmlich für den Export. Bis zum Jahre 1962 ist aber nach unserer Information der Importabsatz noch nicht gesichert. Was lege also... Der Absatz ist gesichert. Ja. Ich will gerade sagen, Leute, was läge also näher, als diese Produktion dazu zu verwenden, in diesen Jahren sämtliche Melkhäuser mit dieser gegenüber der anderen Heizung viel vorteilhafteren Anlage auszustatten. Und als letztes kam zum Ausdruck, als wir im Büro der Bezirksleitung die Frage der größeren Schaffung von Rinderplätzen stellten, wie beseitigen wir den unverhältnismäßig hohen Aufwand, der gegenwärtig besteht zwischen dem Bau der Melkhäuser für eine 120er Offenstallanlage und der Offenstallanlage selbst. Wir sind der Meinung, dass es notwendig ist, um diese Aufgabe überhaupt bewältigen zu können, zu größeren Komplexen überzugehen. Etwa so, wie es im Bezirk Potsdam mit dem Beispiel Lenzke der Fall ist, wo also 320 Kuhplätze dieses Kombinat umfasst, beziehungsweise nach einem Vorschlag, der von der Forschungsstelle an Krakow am See unterbreitet wurde, auf ein Kombinat mit Maximum 600 Plätzen. Das wird garantieren, dass die Melkhäuser, das heißt die Fischgrätmelkstände, nicht mehr, wie das bisher der Fall ist, durch 120, sondern, wie es der normalen Kapazität entspricht, durch 300 bzw. 320 Kühe ausgelastet wird. Was hindert uns bisher daran, das zu machen? Nur bisher hindert uns daran, Genosse Ulrich, dass es auf diesem Gebiet keine verbindlichen Projekte gibt. In Lenzke hat man begonnen und wie gesagt, der Genosse Heim von Krakow am See hat diesen Forschungsauftrag erhalten und ist an uns herangetreten. Ich selbst habe es noch nicht gesehen, diesen Entwurf, um unsere Meinung zu hören. Aber die Projektierung könnt ihr doch selber machen. Ihr braucht doch nur an das Mehlgebäude drei Schilder dran zu hängen, ja? Weil da braucht ihr nichts zu machen. Ja, nee. Ich kann doch selber projektieren im Bezirk. Weil ich kann das im Bezirk machen. Nee. Wieso nicht? Da kennst du den Bürokratismus noch nicht an. Es ist doch immer so rührig. Alle Änderungen, die eigenständig vorgenommen werden, wir haben ja das in den letzten Jahren. Wir ändern doch nichts. Ihr nehmt denselben Kuhstall, ja? Ja? Ja, denselben Typ nehmt ihr nicht wahr? Und von dem baut er an diesen Melkstand dran, nicht wahr? Drei Gebäude. Das ist kein neuer Typ. Und das habt ihr das Recht. Im Bezirk, euer Babu hat das Recht, das alles durchzuführen. Na gut, wir werden natürlich so verfahren. Das war ohnehin unsere Absicht, aber ich glaube doch, es war zweckmäßig, das hier vorzutragen, um sich auf eine autorative Meinung berufen zu können. Damit, Genossen, komme ich zum Schluss. Im Material, das den ZK-Mitgliedern vorliegt, wird empfohlen, dass die Bezirke und Kreise der Republik bestimmte Gebiete Westdeutschlands im friedlichen Wettbewerb in der landwirtschaftlichen Produktion überbieten. Das Büro unserer Bezirksleitung schlägt vor, dass der Bezirk Neubrandenburg als das typischste Agrargebiet der DDR mit den größten Reserven und Möglichkeiten, möchte ich hinzufügen, mit Schleswig-Holstein, dem typischen Agrarland der Westzonen, diesen friedlichen Kampf aufnimmt und durch die Überbietung der Produktionsergebnisse Schleswig-Holsteins dazu beiträgt, die Überlegenheit der sozialistischen Ordnung in der DDR gegenüber dem monopolkapitalistischen System in Westdeutschland eindeutig sichtbar zu machen. Wenn man bedenkt, dass es nach einem halben Jahr Arbeit, wo noch sehr, sehr viele Unzulänglichkeiten auf beiden Seiten, sowohl bei den Traktoristen, die mussten sich erst an das genossenschaftliche Leben gewöhnen, die mussten sich einnehmen, als auch bei uns vorhanden waren, ein Ergebnis, das uns nun mit völliger Ruhe der Zukunft entgegenblicken lässt und dass wir sagen können, in Zukunft ist das so, dass wir in gar nicht allzu langer Zeit unsere Technik, die gesamte Arbeit dann selbst finanzieren und weit billiger arbeiten können, als das bisher der Fall war. Und deshalb ist auch zu begrüßen und zu fordern, dass die Technik weiter übergeben wird, damit wir unserem Staat weitere Kosten, die jetzt in Subventionen gezahlt werden müssen, ersparen. Ich möchte noch dazu hinzufügen, wenn wir, das wird zweifellos der Fall sein, obwohl mir solche Fälle konkret nicht bekannt sind, überall, wo ich gefragt habe, liegen die Verhältnisse so, dass zwischen 20-30% der Subventionskosten tatsächlich eingespart worden sind. Wenn aber Genossenschaften da sind, die mit diesen Kosten nicht auskommen, dann ist es jetzt unbedingt die Aufgabe der Partei, dort einzugreifen und dort mit allen Mitteln den Zustand so herzustellen, wie er in allen anderen Genossenschaften auch ist. Denn was bei dem einen geht, das geht auch bei dem anderen. Selbst wenn es schwerer geht, aber es geht. Ich möchte nun aber noch zu einem anderen kommen und das ist zur tierischen Produktion. Der Genosse Walter Ulbricht hat einen Brief an Flora und Jolande geschrieben und da sind wir im Bezirk Halle gar nicht ganz gut abgeschnitten. Und weil das so ist und weil ich auch hier keine Verteidigungsrede deshalb halten möchte und sagen möchte, das stimmt nicht. Nein, ich muss sagen, das stimmt sogar. Haben wir uns in unserem Bereich zusammengesetzt mit Wissenschaftlern, mehrere LBG-Vorsitzende, Viehzuchtbrigadiere und Parteisekretäre und haben uns mit dem Brief des Genossen Walter Ulbricht auseinandergesetzt und gesagt, so, was machen wir nun, damit das weitergeht und damit wir nächstes Jahr nicht wieder sowas lesen müssen. Die Flora hat sehr ermunternd gewirkt. Die hat ja auch genügend Stimmenmaterial. Wir haben uns erlaubt, einen Brief an den Genossen Ulbricht zu schreiben, in der Beantwortung seines Briefs und Der Genossen gestattet mir, dass ich diesen Brief vorlese. Werter Genosse Ulbricht, wir haben Ihren Brief an Flora und Jolante gelesen. Sie haben schon recht, dass bei uns im Bezirk Halle die Viehwirtschaft gegenüber der pflanzlichen Produktion oft zu kurz kommt. Obwohl wir doch gute Möglichkeiten haben, aufgrund unserer hohen Erträge auch beste Leistungen in den Ställen zu erreichen. Heute haben wir uns in der LPG Neuss zusammengesetzt, um vor der 7. Tagung des Zentralkomitees zu beraten, wie wir das Missverhältnis beseitigen und vor allem eine schnelle Steigerung der Kuhbestände und damit der Milchproduktion erreichen können. Wir sind dabei zu folgenden Gedanken gekommen, die wir Ihnen mitteilen möchten, da sie vielleicht für einen weiten Kreis interessant und von Bedeutung sein können. Die tierische Produktion kann nicht nur eine Angelegenheit der Viehpfleger und der Vorstandsmitglieder sein, sondern sie berührt die ganze Genossenschaft und darüber hinaus noch viele Menschen im Staatsapparat und anderswo. Wir schlagen deshalb vor, dass in jeder LPG alle Mitglieder und die ganze Dorfbevölkerung aufgerufen werden, Vorschläge zu machen, wie schnell und mit wenig Mitteln die tierische Produktion erhöht werden kann. Die eingereichten Vorschläge sollten öffentlich ausgehängt werden. In der Parteiorganisation, im Vorstand und in der Mitgliederversammlung muss man dann darüber sofort diskutieren und die besten Vorschläge prämieren. So könnten viele Menschen mit ihrer Initiative dazu beitragen, dass wir schnell mehr Fleisch, Milch und Eier für die Bevölkerung produzieren. Eine der nächstliegenden Aufgaben ist die Sicherung der Futtergrundlage in den Wintermonaten. Dazu ist in jeder Genossenschaft ein Futterplan erforderlich, der auf wissenschaftlicher Grundlage aufgebaut ist, jedoch unbedingt von den in der LPG vorhandenen Futtermengen ausgehen muss. Die Futtervorräte, besonders in den Silos, sind ständig zu kontrollieren, damit jeder Verlust von vornherein vermieden wird. Zur rationellen Ausnutzung des Futters gehört auch die Leistungsgruppenfütterung, die in vielen Genossenschaften noch nicht angewandt wird. Wir haben in unseren 6 Genossenschaften reale Möglichkeiten und uns als Ziel gesetzt, unsere 7-Jahr-Pläne schon 1963 zu verwirklichen und bis dahin 42 Kühe und mehr je 100 Hektar zu halten. Dabei wollen wir uns hauptsächlich auf die eigene Aufzucht stützen, einschließlich der individuellen Hauswirtschaften. Allerdings stehen wir dabei vor Dingen, mit denen wir nicht allein fertig werden, bei denen uns der Staatsapparat mehr als bisher helfen muss. Das ist einmal die DBC-Freimachung der Rinderbestände, die bei uns von staatlicher Seite nur ungenügend gelenkt wird. Jeder von uns ist bestrebt, seinen Bestand zu bereinigen. Keiner will positives Vieh kaufen und dadurch entstehen manchmal Schwierigkeiten im Viehhandel. Ein weiteres Sorgenkind ist bei uns die technische Besamung. Obwohl sie sich international bewährt hat, treten bei uns ständig Misserfolge auf. So sind zum Beispiel in der LPG Neuss von 60 gedeckten Fersen nur 29 tragend. Das führen wir auf die schlampige Arbeit in der Besamungsstation Ammendorf und auf das ständig wechselnde Personal zurück. Wir schlagen vor, dass die LPG selbst unter Umständen mehrere gemeinsam Besamungstechniker ausbilden und einstellen dürfen, wobei die bisherigen Besamungsstationen als Ausbildungsstätten und Spermenlieferanten weiter bestehen müssten. Wir haben auch über die Steigerung der Arbeitsproduktivität gesprochen. Es gibt wohl keine Genossenschaft, die sich nicht eine Offenstallanlage mit Fischgrätenwerkstand wünscht. Das ist natürlich das Ideale. Was aber wird mit den Altbauten, wo sich solche Dinge manchmal nur mit großem Aufwand verwirklichen ließen, die wir aber noch viele Jahre nutzen müssen? Wir meinen, dass dafür mehr Melkmaschinen zur Verfügung stehen müssten, damit wir auch in diesen Stellen produktiver und leichter arbeiten können. Zur Arbeitsproduktivität gehört auch die Mechanisierung der Fütterung. Dazu wiederum Mischfutter. In der Gemeinde Neuss besteht die Möglichkeit, in der ehemaligen Flockenfabrik ein solches Mischfutterwerk einzurichten, das alle LPG des Umkreises versorgen könnte. Das geht natürlich über die Belange der LPG hinaus. Das Projekt könnten wir nur mit Unterstützung des Rates des Kreises in Angriff nehmen. Wir haben Ihnen, Genosse Ulbricht, unsere Gedanken und Vorschläge deshalb mitgeteilt, weil wir wissen, dass sich die 7. Tagung des Zentralkomitees mit diesen Fragen beschäftigt. so wollen wir einen Teil beitragen zum Gelingen unserer gemeinsamen Anstrengung bei der Steigerung der tierischen Produktion und bei der Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe. Die LBG Nauendorf-Priester, die mit an dieser Beratung teilgenommen hat, hat einen gegenwärtigen Kuhbestand von 20 Kühen je 100 Hektar. Ihr Ziel ist bis 1963 je 100 Hektar 42 Kühe. Die im 7-Jahr-Plan vorgesehene Milchleistung je Kuh von 3.500 Liter wurde bereits erreicht. Das Ziel bis 1963 sind jetzt 4.000 Liter je Kuh und 1.300 Liter je Hektar. In der gleichen Zeit soll die Fleischproduktion 254 Kilo je Hektar betragen. Die LBG Besenstedt. In der Groß-LBG Besenstedt werden gegenwärtig 308 Kühe gehalten. Das sind je 100 Hektar 22 Kühe. Die für 1965 geplante Kuhzahl soll schon 1963 erreicht werden, sodass dann 720 Kühe gehalten werden. Das sind je 100 Hektar 47,5 Kühe. In diesem Jahr werden 3000 Liter je Milch je Kuh erreicht. 1963 sollen es mindestens 3.800 Liter sein. Schon für das nächste Jahr hat sich die LBG eine Steigerung der Marktproduktion in Milch von 788.000 Liter auf über 1 Million Liter vorgenommen und einen Abschöpfungsgrad von mindestens 90%. Wir haben dieses Jahr einen Abschöpfungsgrad von 88% erreicht. Die LBG Neuss, deren gegenwärtiger Kuhbestand 22,5 Kühe auf 100 Hektar beträgt, strebt für eine Milchleistung und eine Milchleistung 1959 von 3.500 Liter je Kuh hat, strebt einen Kuhbestand von 42 Kühen bis 1963 an und jede Kuh soll dann 4.000 Liter Milch geben. Die LBG überbietet in diesem Jahr den Plan der Marktproduktion bereits mit 25.000 Liter Milch. Wir denken, dass wir in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern, die an dieser Beratung teilgenommen haben, der Dr. Harnisch vom Institut für Tierernährung, Assistent des Professor Komberg, Columbus, hat gerade in dieser Beratung zum Ausdruck gebracht, dass es ihn ganz besonders freut, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse der Arbeit der Wissenschaftler nun jetzt können in so großer Breite in die Praxis eingeführt werden und dass er, wie er in dieser Beratung festgestellt hat, so viel den wissenschaftlichen Ergebnissen aufgeschlossene Menschen vorgefunden hat. Er sagte, es ist bisher noch nie möglich gewesen, dass wir unsere Ergebnisse konnten so breit in der landwirtschaftlichen Praxis einführen und durchsetzen. Wir werden weiter zusammenarbeiten mit den Wissenschaftlern und wir werden diesen Brief an den Genossen Walter Ulbricht in unserer Bezirksseite der Freiheit veröffentlichen und somit alle Genossenschaften aufrufen, unserem Beispiel zu folgen. Damit denken wir zu erreichen, dass im ganzen Bezirk Halle ein Stoß erfolgt, die tierische Produktion zu steigern. Wenn wir ausgegangen sind, vor allen Dingen hier von der Steigerung der Produktion in Milch, dann aus dem Grunde heraus, weil der Kuhstall im Landwirtschaftsbetrieb die Grundlage für die gesamte andere tierische Produktion ist. Mit der erhöhten Leistung des Kuhstalles, das kam schon bereits in der Diskussion zum Ausdruck, bat sich auch eine erhöhte Leistung im Schweinestall, ein erhöhtes Ergebnis in der Geflügelhaltung, sodass dann auch unsere Hühnerintensivhaltungen mehr Eier bringen, als das bisher der Fall war. Wir haben in unserer Hühnerintensivhaltung zwar jetzt ein tägliches Legeergebnis von 50%, der eingestellten Hühner. Aber trotzdem ist das so, dass uns die jetzt erreichten Anzahl an Eiern, wenn wir auch damit den Plan erfüllen, noch nicht genügen. Denn wir sehen doch immer noch, dass es keine Eier gibt. Ja, und diesen Zustand, den kann man nicht durch ein Dekret beseitigen, den können wir nur durch die Produktion beseitigen. Und ein Bezirk wie der Bezirk Halle, da müssen sich eben alle Genossenschaften und alle Bauern aufrufen, mit zu produzieren, dann wird uns es auch gelingen, die ökonomische Hauptaufgabe zu lösen und die, ich sage immer so, Westdeutschland zu übertreffen, nicht nur in der Statistik, sondern dass jeder, der von Westdeutschland kommt, in Halle auf dem Bahnsteig schon ausrutscht und merkt, dass es ihm besser geht. Liebe Genossen, Genossinnen, die Vorbereitung dieses Plenums ist an der agitatorischen Massenarbeit auf dem Lande natürlich nicht spurlos vorübergegangen. Seit gut 2 Monaten wurde die ideologische Diskussion um die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft überall auf einem höheren Niveau in Gang gebracht und es gelang, ohne die Erfolge zu übertreiben, doch mit Hilfe der Agitation tatsächliche Veränderungen zugunsten der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft zu bewirken. Ich verweise auf solche Artikel von prinzipieller Bedeutung, wie sie im Neuen Deutschland waren, wie der Bauer Krägenbrink oder das rote und das weiße Pferd und ähnliche, die ja in fast allen Dörfern der Republik ein großes Echo ausgelöst haben. Und bekannt ist auch der Feld- und Streifzug, den seit nunmehr 6 Wochen Flora und Jolante durch die Republik unternehmen und diese Streifzüge, die ja schon manchen aus den Amtsstuben aufgescheucht haben, gute Vorschläge brachten und kurz und gut die Dinge in Bewegung gebracht haben. Es ist mit dieser Erscheinung von Flora und Jolante gelungen, ein spezifisch wirksames Genre des kritischen Feuilletons zu schaffen, weil eben wohl auch diese beiden Tiere ohne tierischen Ernst vorgehen, weil sie also die Menschen belehren, ohne sie zu schulmeistern, weil man bei ihnen lachend lernen kann und also auf diese Weise auch lieber lernt und diese Methoden auch dadurch beliebt macht. Nun, diese beiden Begriffe, Flora und Jolante, haben ihren festen Platz erobert, nicht ganz ohne Kampf. Das braucht man hier nicht mal zu verheimlichen. Selbst im Zentralorgan mussten sie sich von der 6. Seite den Platz auf der 3. Seite erkämpfen. Und als dann der 1. Sekretär des Zentralkomitees sich mit den beiden bekannt machte, da kamen sie sogar auf die 1. Seite hinauf. Ja, es gab auch bei uns Diskussionen, ob überhaupt eine solche Form nicht zu primitiv sei. Sozusagen eine Barriere für agitatorische Meisterschaft bilde. Ich will nicht sagen, dass das in der Agitationskommission der Fall war, weil ja dort allen Gesetzen der Entstehung höherer Lebewesen zum Trotz die Zeugung und Geburt der Flora und Jolante an einem und demselben Tag erfolgten. Aber es gab Genossen, die so argumentierten, weil sie nicht begriffen, dass wir gerade mit den einfachen Formen große Massenwirksamkeit erzielen können und dass umgekehrt die Nachaffung bürgerlicher Manieren geradezu zu Barrieren zwischen den Massen und der Partei werden können und werden. Das heißt, dass einfache, allgemeinverständliche Formen die Massen mitreißen und große Erfolge bringen. Die Erfahrung, die wir auf dem industriellen Gebiet gemacht haben, also mit der 7-Meilen-Stiefel-Bewegung, die von Dresden ausging, mit der Raketenbewegung, die von Halle ihren Ausgang nahm, mit der Recknagelschuhbewegung, die von Magdeburg ausging, wo also leicht verständliche und einprägsame, für die Massen gegenständliche Begriffe geschaffen wurden, das haben wir versucht, jetzt also auch auf dem Gebiet der Landwirtschaft zu machen, um so also den Charakter unserer Massenagitation auf dem Lande zu prägen. Und Dabei muss man, wenn man von der Massenwirksamkeit spricht, eben gerade auch die Erfahrungen beherzigen, die bei diesen Dingen, wie etwa mit Flora und Jolante, gesammelt worden sind. Es ist nicht unwichtig, ob ein solches Kapitel von Flora und Jolante an einem Tag den Titel trägt über die prinzipielle Bedeutung der Rolle der Viehzucht im Kreise Nauen. Wenn wir so es betiteln, wird es ein kleiner Teil lesen. Wenn wir so unsere Flugblätter überschreiben, werden nicht viele Prozent der Bevölkerung es lesen. Aber wenn wir etwa die Schlagzeile nehmen, Hamlet und die Sauen von Nauen, dann hat man die Möglichkeit, nicht wahr, die Neugierde viel breiterer Massen zu wecken, nicht wahr, und die, doch den Zusammenhang zwischen diesem entschlusslosen Prinzen von Dänemark, nicht wahr, und unseren Schweinen wissen wollen. Was uns oft noch fehlt, Genossen und Genossinnen, ist die Fähigkeit, das haben wir besonders in den letzten Wochen gemerkt, die beste Erfahrung zum Allgemeingut zu machen. Das heißt, sie beharrlich zu verpflanzen. Ich erinnere euch daran, wie lange wir schon popularisieren, zum Beispiel die guten Ergebnisse im Maisanbau, die von der LPG Friedrich Engels in Schafstedt gesammelt worden sind. Aber wir haben es selbst im Kreise Erfurt bis zum heutigen Tage nicht fertiggebracht, die Erfahrungen von Schafstedt auch nur auf alle Kreise dieses, auf alle LPGs dieses Kreises zu übertragen. Also nicht einmal gelingt es, bis in die unmittelbare Nachbarschaft die Dinge hineinzutragen. Das heißt, das lehrt uns, dass wir an einem solchen Falle uns doch festbeißen müssen, dass wir also vor allem in der Vorbereitung des Aussatzplanes der LPG, und zwar jeder LPG, die guten Erfahrungen, die in der einen LPG sind, zuerst einmal unmittelbar in der Umgebung übertragen muss. Nun, das setzt voraus, dass man als Funktionär des Partei- und Staatsapparates nicht nur in die guten LPGs geht, sondern gerade die anderen aufsucht und dort eingreift und hilft. Als ein weiteres wichtiges, ich möchte beinahe sagen neuartiges Ergebnis der letzten Monate in unserer Parteiagitation, das sehr lehrreich ist und das wir festhalten sollen für die Zukunft, möchte ich die Popularisierung der besten Beispielgeber nennen. Natürlich machten wir das auch schon hin und wieder vorher, aber eben nur vereinzelt und längst nicht in dieser Einprägsamkeit, in dieser Deutlichkeit, in dieser Systematik, wie das seit einigen Wochen mit den besten Viehzüchtern, Melkern, Schweinemeistern, Geflügelzüchtern und so weiter geschieht. Ich möchte dabei besonders unsere Bezirkszeitung lobend erwähnen, die also nun schon wochenlang täglich die besten Beispiele unserer Besten auf diesem Gebiet bekannt machen. Das ist eigentlich nichts anderes als eine Methode, die Methode der Durchführung eines Beschlusses des Politbüros, das uns vor einigen Monaten aufgegeben hat, unter dem Titel, so machen es die Besten, also diese Dinge zu popularisieren. Warum ist das so wichtig, Genossen? Warum hat das Politbüro diesen Beschluss gefasst? Weil wir damit den neuen, den Sozialismus schaffenden Menschen auf dem Lande in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit rücken. Wenn wir bisher von neuen Methoden berichteten, so geschah das meist sehr oft losgelöst von den Menschen oder von dem Menschen, der sie schuf. Wir berichteten aus der Landwirtschaft zum Beispiel von höheren Erträgen auf Feldern und in Ställen, ohne den Menschen vorzustellen, der diese Leistungen schuf und dessen Fleiß und Intelligenz und Bewusstheit doch erst diese Taten ermöglicht hat. Das ging bis zum Pressefoto, das meistens also die Abbildung von Maschinen brachte, von Häusern, von neuen Einrichtungen, Offenstellen und so weiter, aber das Antlitz des neuen Menschen nicht suchte und nicht fand und damit auch nicht prägen half. Jetzt haben wir zum ersten Mal wirklich in Fülle Pressefotos, auf denen das Gesicht des neuen Menschen aus der Landwirtschaft zu sehen ist. Wir haben festgelegt und im Kreise Löbau bereits praktiziert, dass die besten Melkerinnen, Viehzüchter, Geflügelzüchter durch Großfotos in den, selbst in den Dörfern, in den Kreisen popularisiert werden. Nun, in der Sowjetunion ist die Melkerin, ist die Viehzüchterin schon lange ein fester Begriff der ganzen politischen Massenarbeit. Ihr kennt alle die Bilder, wie sie dort also mit weißem Mantel, mit weißer Haube zu sehen ist und einen hervorragenden gesellschaftlichen Platz einnimmt. Bei uns nicht. Bei uns rangiert immer noch sehr oft die Melkerin und Viehzüchterin sozusagen hinter dem Traktoristen und Combineführer und kommt erst hinter ihm. Aber in völliger Übereinstimmung mit den Plänen in der Landwirtschaft, mit dem Ziel, die Selbstversorgung in der tierischen Produktion zu erreichen, müssen wir doch die Bedeutung der Stallbrigaden, der Tierzüchter und Melkerinnen ganz besonders hervorheben. Tun wir das, dann machen wir einen entscheidenden Schritt vorwärts von der allgemeinen Agitation im Dorf zur konkreten Agitation in jedem Kreis, in jeder Gemeinde. Und wir sind sicher, dass wir damit auch den Streit im Dorfe entfachen, den wir doch nötig haben im Wettbewerb um die besten Leistungen. Jetzt ist es meist noch so, dass immer ist es so, dass niemand der Schlechteste sein will im Dorf. Aber meist ist es auch noch so, dass niemand ganz gern der Beste sein will, weil das den Frieden im Dorf stören könnte. Aber bekanntlich haben wir keine Neigung für diese Art Frieden und wollen diese Art Frieden nicht. Im Büro der Bezirksleitung hatten wir vor kurzem eine Berichterstattung über die Versorgungslage. Der Abteilungsleiter für Handel und Versorgung trat so auf und sagte, im Bezirk Hamm wird also die Versorgung mit Butter gewährleistet, wir haben keine Sorgen. Nun, wir haben ihn das nicht abgenommen und Genosse Steffen hat gerade dem Abteilungsleiter gesagt, ihr habt doch einen eigenen Kopf zu denken und geht doch mal aus von der Erfüllung des Planes der Marktproduktion. Dann werdet ihr also sehen, dass unser Bezirk nicht den Plan erfüllt hat und dass darum auch nicht die Versorgung voll in unserem Bezirk gewährleistet werden kann. Aber was sagten Sie? Das Ministerium für Handel und Versorgung hat bei uns angerufen und hat eine Aufstockung bei Butter zugelassen. Das bedeutet also doch schon, dass hier beim Ministerium für Handel und Versorgung die Ursache liegt, dass einige Bezirke ihre Warenbereitstellungspläne überziehen. Das trifft also auch für Neubrandenburg zu. Wie? Denen habe ich dieselben Vorwürfe gemacht wie euch. Das ist nicht sozialistisch. Nun auch von einem Ministerium nicht, wenn man die Butter anderer aufessen lässt. Und deswegen sind wir also der Meinung, man muss hier doch eine engere und koordinierte Zusammenarbeit zwischen Produktion und Versorgung überhaupt den ganzen Handel haben. Mir scheint das auch sehr ernst zu sein, denn ich will ein Beispiel auch zeigen. Genossen, also das ist das Letzte, ich bin gleich fertig. Genossen, weil das eine ernste Lage ist, das geht doch nicht nur darum, dass wir uns beraten hier über die Fragen, wie wir die Produktion steigern können. Ich bin gleich fertig, Genossen. Na ja, ist es geht Stunde doch nicht jetzt darum, Genossen, wie wir die Produktion steigern können, sondern auch darum, dass das, was produziert ist, der Bevölkerung zugeführt wird. Und dafür ein Beispiel. In unserem Bezirk gehen wertvolle Fische, der Edelfisch, tonnenweise verloren. Sie werden vom Handel wieder in die Forellenmastanstalten zugeführt oder laufen in die TBA. Warum ist das so? Unseres Erachtens darum, weil der Handel ungenügend den Absatz organisiert. Die nächste Frage ist auch die, dass Fische, die nicht abgenommen werden, meines Erachtens doch notwendig ist, dass sie jetzt eingefroren werden, denn wir wissen alle, dass zum Beispiel die Binnenfischerei im Januar und Februar wenig Fische gibt, aber dann ist der Fisch für die Bevölkerung da. Das Gleiche könnte man auch zeigen bei Wildfleisch, wo auch durch die ungenügende Abnahme in diesem Jahr, besonders in den Sommermonaten, tausende Doppelzentner verloren gegangen sind. Deswegen also diese Forderung.